Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, dann sage ich mal willkommen bei der ersten NRW-Sprechstunde. Ich bin die Chrissy, guten Tag, und ich habe das jetzt so ins Leben gerufen, weil ich manchmal das Gefühl hatte, die Kommunikation funktioniert nicht so super, wie sie sollte. Oder auch Vorstandssitzungen sind so angelegt, dass man ganz konstruktiv arbeiten kann. Aber wenn man zwischendurch mal quatschen will oder irgendwelche kleinen Fragen hat, dann gibt es da nicht so die einfache Möglichkeit, mal kurz miteinander zu sprechen. Und ich möchte das jetzt nicht so gestalten, dass das durchgehend ein Frage-Antwort-Spiel ist, sondern wenn ihr irgendwas habt, dann fragt mich, oder wenn ihr das Gefühl habt, wenn ich das Gefühl habe, hier kommt ein Gespräch auf, dann will ich das überhaupt nicht stoppen, dann diskutiert miteinander, untereinander, und ja, dann würde ich halt einfach, wenn ihr irgendwas möchtet oder auch nicht möchtet, wenn ihr etwas habt, wo ihr sagt, das finde ich lobens- oder beschimpfenswert, dann könnt ihr das loswerden, und dann würde ich da einfach drüber diskutieren wollen. Und wir haben zu allem ein Pad, das ist piratenpad.de/p/Sprechstunde. Und ich werde das jetzt nicht alleine nur bearbeiten, weil dafür habe ich halt einfach keine Zeit. Aber es haben sich Leute bereit erklärt, mir zu helfen, und wenn sie möchten, das zu protokollieren. Und also alles, was ihr möchtet, dass später irgendwo abgelegt wird, das müsst ihr dann bitte selber machen, wie beispielsweise hier so ein Krähennest-Podcast oder eine Wiki-Seite oder worauf ihr halt irgendwie Lust habt. Und ja, das wäre halt alles, was ich dazu zu sagen habe. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr fragen, reden, was auch immer. So, der Mailman hat die erste Frage. Also, ich lese das vor, weil es ist im Chat. Frage zu den Gebietsbeauftragten. Wieso Ausschreibung nur bis 30.11. halte ich für ein bisschen zu kurz. Würde mich schon dafür interessieren, allerdings nur mit Team, also mit Personen aus allen Kreisen etc. Aber um dafür die Infrastruktur und die Kommunikation herzustellen, sind die paar Tage deutlich zu wenig. So, also ich habe das jetzt erstmal nur kurz gesetzt, um zu gucken, wie die Reaktionen darauf sind. Kommt da viel, kommt da wenig, und wie viele Leute interessieren sich dafür bis zum 30.11.? Wenn ich dann das Gefühl habe, das sind sehr wenig Leute, oder vor allem, wenn ich das Gefühl habe, das sind Menschen, die mir sagen, ja, würde ich beispielsweise gerne für den Bereich Ruhe machen, aber ich habe das Gefühl, das sind nicht genug Leute, also ich alleine schaffe das nicht, dann würde ich beispielsweise in einem großen Gespräch mit allen Bewerbern darüber sprechen wollen, wie sie sich das vorstellen. Also ob sie sagen, ich würde das alleine machen oder ich möchte lieber ein Team. Da bin ich jetzt mal ganz unkritisch, und das ist jetzt für mich erstmal so, dass ich diese Gebietsbeauftragten ausschreiben wollte, damit das erstmal losgeht und ich auch so eine gewisse Resonanz bekomme und die Leute sich damit auseinandersetzen. Aber ich möchte halt schon bis zum Ende des Jahres auf jeden Fall, dass die Leute ungefähr wissen, was das ist und worauf sie sich einlassen und wie sie sich strukturieren wollen. Und das wird wahrscheinlich auch dann so laufen, dass sich die jeweiligen Gebietsbeauftragten dann untereinander schlau machen und sich beraten und helfen. Und das wird wahrscheinlich so oder so eine Teamarbeit werden. Und im besten Falle fände ich das gut, wenn die Gebietsbeauftragten so einen Vorstand überleben würden. Also wenn wir dann irgendwann nicht mehr da sind oder nur noch in Teilen, dass die Gebietsbeauftragten dann sich entweder, dass sie beibehalten werden oder dass sie eben immer einen haben, an den sie ihre Arbeit weitergeben und dann auch ihre Erfahrungen weitergeben können. Und schön fände ich das auch, wenn sie merken, da ist irgendwie ein, ja, ich würde sagen, ein schlechtes Karma in der Stadt, dass sie dann nicht unbedingt mit dem Vorstand darüber sprechen müssen, aber dass sie halt sagen können, ich würde da eine Mediation empfehlen oder eben so ein bisschen die näher gestellten Personen sind, an die man sich wenden kann, wenn man mal ein Bedürfnis hat. Also das fände ich halt toll, wenn die Gebietsbeauftragten auch so die Vertrauenspersonen sind, an die man sich dann wenden kann. Meine Frage, sind das so eine Art Obleute? Was sind Obleute, bitte? Die Gebietsbeauftragten, sind das so eine Art Obleute? Kannst du mir das Wort erklären? So Obmannsfunktion, wo man seine Sorgen ausbreiten kann. Also das sind erstmal Leute, die ausgeschrieben werden für diese 6 Gebiete, die ich nicht im Kopf habe, die aber ungefähr gleichmäßig in NRW verteilt sind. Und sie sollen sich kümmern um die Städte, die sich in ihrem Gebiet befinden. Das heißt, sie sollen Mailinglisten beispielsweise mitlesen und mitverfolgen. Und sobald da irgendwelche kleinen Fragen aufkommen, von wo bekomme ich Flyer her im Wahlkampf über wir möchten eine KMV veranstalten, aber wissen nicht, wie das geht. Und also, dass sie halt jemand sind, wenn ich eine kleine Frage habe, die jetzt nicht unbedingt bis zum Vorstand durchgestellt werden muss und die sich eigentlich relativ schnell lösen lässt, dass sie dann eben sowas erkennen und dann direkt mithelfen können und uns dadurch ein bisschen entlasten und euch dadurch ja quasi weiterhelfen. Weil ich so ein bisschen den Eindruck auch habe, dass man kann entweder sagen, wir nutzen unser Potenzial. Ach ja, hier links wird gerade gesagt, Ruhr, Köln, Münster, Detmold, Arnsberg, Düsseldorf. Danke, Balli. Also entweder wir nutzen das Potenzial, dass wir so viele Leute sind und dann benutzen wir sie in Anführungszeichen auch dafür, dass wir solche Beauftragungen erteilen und sie uns gegenseitig helfen und wir uns unterstützen, oder wir empfinden das als Last. Aber eigentlich finde ich das ganz toll, dass wir so viele Leute sind, und darum fände ich das schön, wenn diese Gebietsbeauftragte eben auch so, ja, meinetwegen auch Obmannsleute sind, mit denen man mal kurz auf kurzem Dienstweg was klären kann. Dazu werfe ich jetzt ein, weil wir in einer Viertelstunde nämlich genau dieses Thema im Regierungsbezirk Detmold, sprich OWL, haben und ich dann weg bin. Detmold, kannst du einen Haken hintermachen, da haben wir genügend Leute, die das machen möchten. Also da mache ich kein Haken hinter, sondern ich fände das ganz toll, wenn ihr jemanden findet, von dem ihr den Eindruck habt, der ist gut dafür, mit dem möchten wir das federführend machen, und dass ihr dann eine E-Mail an uns schreibt und sagt, ihr möchtet das für den Detmolder Bereich, soll das Person X machen. Und das wäre dann halt so, dass diese eine Person immer an uns berichtet, aber der kann natürlich auch sich super viele Leute suchen, die ihm zuarbeiten. Ja, das ist selbstverständlich, dass das nur im Team funktioniert. Also, wir sprechen gleich drüber in unserer nächsten Sitzung in einer Viertelstunde und gut. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Chrissy? Ja, bitte. Stell dir mal vor, bei uns hier Ruhr, ne, ich bin der Jürgen aus Gelsenkirchen, wir kennen uns beide. Wir haben ja jede Menge Städte hier, von Mülheim bis Dortmund und auch verbotene Städte wie Dortmund, sage ich jetzt mal so. So, jetzt hätte der Gebietsbeauftragte für Ruhr welchen Abschnitt zu bedienen, wenn ich das mal so ausdrücken darf? Welche Städte fallen da alles drunter? Warte mal kurz, ich werde das hier reinschreiben, wie die Gebiete aufgeteilt sind. Moment. Das wäre gut. Ich meine, Beauftragte haben wir ja nun jede Menge. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten, wir haben Meditationsbeauftragte oder Mediationsbeauftragte. Jetzt kriegen wir Gebietsbeauftragte. Naja, mein Gott, nee, ne? Also hier hat der Mainman gerade den Link reingetan. Da gibt es eine schöne Grafik. Die kannst du mal groß machen und dann wäre Ruhr ja wohl der Bereich F. Ich bin ein bisschen zu doof dazu, sowas zu machen. Wie muss ich das machen? Draufklicken oder was? Genau, wenn du draufklickst, dann wird das groß. Sag Bescheid, wenn du es geschafft hast. Das Klicken habe ich geschafft. Es dreht sich ein Kreis. Der Bildschirm ist weiß. Warte, ich mache es dir mal ein bisschen einfacher. Moment. Jetzt habe ich hier die Wiki-Seite Orga-Konzept. Jan LPT. Gott, wo bin ich denn? Entschuldigung, ich klicke das mal wieder zu. Das kann nicht stimmen. Doch, ist schon richtig. Aber du kannst auch einfach hier im Chat nochmal, da habe ich so einen Wiki-Piratenpartei und am Ende steht da NRW-Regionen-PNG. Wenn du möchtest, klick da mal drauf. Chrissy, ich habe es gefunden. Hier ist eine Landkarte. Ich muss das jetzt nur mal groß machen. Der Bereich F, sagst du? Genau, F ist das, das lilane oder magentafarbene. Das geht über Wesel, Kreis Recklinghausen, Hamm, Unna, Dortmund, Hagen, Elbe-Ruhr-Kreis, Bochum, Essen, Mülheim, Bottrop bis Duisburg. Genau, also der Klaus Hammer hat damals diese Karte, glaube ich, erstellt und NRW dann gleichwertig in diese sechs Teile aufgeteilt, um da eigentlich diese Veranstaltungen so ein bisschen zu ja, strukturieren, in welchem Teil das stattfinden soll. Und diese, das sind jetzt unsere virtuellen Bezirke, sogenannte, und die finde ich eigentlich auch ganz gut, um zu sagen, dass das eben so ein zu betreuender Bereich sein kann. Mein lieber Mann, das ist natürlich für Ruhr ganz schön. Ja, okay, hab ich gefunden. Ich mache das jetzt wieder zu. Okay. Genau, also das ist ziemlich riesig und das kann halt eine einzelne Person eigentlich gar nicht schaffen. Also das ist schon klar, dass jemand dann sich Hilfe dazu holen muss und dann sagen muss, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, meldet euch bei mir. Du kannst halt nicht, wie viele Mailinglisten mögen das sein, 20 oder so, die kannst du halt nicht alleine lesen. Aber diese Gebietsbeauftragten sind dann eben diejenigen, die mit uns immer über Probleme sprechen sollen, sodass wir dann das Gefühl haben, die wissen zumindest ungefähr, was da los ist. Und vor allem, wenn es um den Wahlkampf geht, ist das wichtig. So, jetzt kommt der Eiself, bitte. Der kann irgendwie nicht sprechen. Ach so, sorry. Halt mein Mikro aus. Wir haben ja eigentlich schon wie Regio Mumble, Koordinatorenkonferenz und, gibt es ja schon verschiedene Sachen. Soll das jetzt noch zusätzlich zu den anderen Treffen und sonst was, soll es jetzt noch einen zusätzlichen Beauftragten geben? Ja, das ist richtig. Und zwar ist mir jetzt des Öfteren auch zu Ohren gekommen und dem Alex natürlich auch, weil er macht das ja mit dem Regio Mumble, dass man da schon ziemlich lange drin sitzt, also manchmal irgendwann bis weit nach Mitternacht. Und man muss dann immer warten, bis man drankommt und ordentliche Informationen bekommt. Und manche Fragen lassen sich halt eben auch relativ schnell klären, ohne dass man immer warten muss, bis der 5. des Monats ist, wenn du jemanden hast, der so ein bisschen mehr Ahnung hat als der Rest. Und es ist halt einfach so, dass kleine Kreise manchmal Fragen haben, die, wenn es nur sowas ist wie wann gründe ich eine KMV oder wie mache ich das? Und dass man dann jemanden hat, der dir dabei hilft und dir Anleitung gibt oder Hilfe gibt oder wenn es nur dir die richtigen Links anreichen ist, das ist halt dann schon eine enorme Hilfe für die kleinen Kreise. Ja, weil wie gesagt, die Regierungsbezirke zu nehmen, ist wahnwitzig, wenn du überlegst, wie viele Städte das sind, ne? Ja, da hast du schon recht. Also das muss halt schon so sein, dass man dann auch Leute sich sucht, die einem zuarbeiten. Das kannst du so nicht schaffen, aber ich brauche dann halt eben erstmal einen Gebietsbeauftragten, der mir das am Ende dann vorträgt in einer Sitzung, die wir dann einberufen. Weil das bringt mir dann eben auch nichts, wenn ich jetzt wieder 30 Gebietsbeauftragte oder 30 Stadtbeauftragte habe und dann sitze in so einem Regio-Mumble und am Ende kommst du nicht dahin, wo es eigentlich hingehen muss. Und vor allem zur Wahlkampfzeit ist es halt Wahnsinn. Also ich denke, der sich das über den Hals ladet, der muss sich in jedem Kreis, ich sage das jetzt mal für Ruhr, was ich mir eben so angeschaut habe, muss der sich jemanden nehmen als Ansprechpartner, sonst funktioniert das gar nicht. Und muss dann einfach die Infos zusammentragen. Wenn du die ganzen Mailinglisten lesen sollst, dann wirst du blöde. Ja, vor allen Dingen ist es ja so, dass auch die Leute vor Ort, die schon organisiert sind, fühlen sich übergangen. Weil dann muss ich ja noch an eine Stelle mehr melden. Ja, so würde ich es gar nicht sehen. Also ich denke mal, wenn ich das machen würde, würde ich schon einmal die Runde fahren und würde überall einmal versuchen zu sein, sagen wir mal im Monat. Ich habe das jetzt gezählt, da waren 7 oder so. Das kann man irgendwie hinkriegen, dass man sagt, okay, zum zentralen Stammtisch kommt der Gebietsbeauftragte. So würde ich es angehen, wenn ich das machen würde, einmal im Monat dahin. Und dann kann man ja miteinander von Angesicht zu Angesicht die Sachen klären und reden. Ich würde das nicht als Berichterstattung auffassen. Also das wollen wir doch wohl alle nicht, oder? nee, das ist nicht Sinn der Sache. Also, Aber wie ihr seht, haben wir aus den 5 Regierungsbezirken bereits 6 Bereiche gemacht, um das ein bisschen zu entsplitten. es Und sind sechs Regierungsbezirke jetzt. was? Es sind 6 Regierungsbezirke, sind die gleichen, wie auch eingerichtet ist. Also Ruhr ist ja jetzt neu eingerichtet worden dieses Jahr. Auch wenn noch nicht die ganze Technik da ist, wie jetzt Düsseldorf und Arnsberg, die ja zum Teil früher die Aufgaben übernommen haben. Nur wie gesagt, wenn man die Gesamtstädte sich anguckt, wenn man pro Gebiet sich, hast du zwischen 120 bis 130 Gemeinden, die du betreuen musst, und das ist, ja gut, es ist vielleicht ein Versuch wert, aber ich fände es besser, halt das mit diesen regionalen Mumble-Konferenzen zu stärken und sich dort halt mehr zu machen, als wie noch einen zusätzlichen zu finden, der dann nochmal alles zusammentragen muss. Der Meinung bin ich aber auch, zumindest ist er kostet das jede Menge Geld, Zeit und Energie. Ne? Und vor allen Dingen habe ich die Erfahrung gemacht, die Stammtische sind auch nicht der geeignete Punkt, um da Informationen einzusammeln. Dafür, da ist meiner Meinung nach die KMV besser geeignet, weil da sind fast alle da, die mitmachen. Tut mir leid. Also wenn wir jetzt mittlerweile 6 Regierungsbezirke haben, dann traue ich meinen Ohren kaum, weil eigentlich wollten wir die ja eigentlich abschaffen. Ich sehe das doch als Koordinatorfunktion für den ganzen Bereich. Das muss doch nicht einer alleine machen. So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Es geht aber darum, dass ja Strukturen schon da sind. Ja, die sollen ja auch nicht kaputt gemacht werden. Also sowas wie eine Regio-Mammel wird es halt weiterhin geben. Aber es ist dann eben einfach so, dass es, das gibt es eben zusätzlich. Aber wir möchten, dass wir Leute haben, die sich kurz schließen, beispielsweise im Rheinkreis Neuss, dass sie ungefähr wissen, was passiert in, oder was heißt im Rheinkreis Neuss, in diesem Regierungsbezirk B, was passiert in Kleve, Viersen, Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Düsseldorf, Mettmann, Wuppertal, Sieg und RS, weiß ich gerade nicht. Aber dass man halt eben ungefähr absehen kann, was passiert dort? Welche Entwicklungen gibt es? Gibt es eine Frage, die kommt ungefähr 10-mal auf? Oder gibt es immer nur 3 Fragen? Und wenn die einmal geklärt sind, dann reicht das auch. Also das ist halt auch so ein bisschen wichtig, damit wir wissen, wie wir unsere Fragestellungen ordentlich strukturieren. Und ich würde gerne mal den Hugo hören. Ja, ich habe da eigentlich zum nächsten Thema was. Das ist nicht zu diesem, sondern ich wollte mich für nächstes Thema anmelden. Vielleicht kann jemand, der sich darum kümmern möchte, dieses Pad zu betreuen, eine Wortmeldungsliste machen. Nur so als Anregung. Ansonsten hätten wir die Tin Machine. Guten Abend. Ich würde mal sagen, so kompliziert, wie sich das anhört, ist es ja letzten Endes gar nicht, weil die Mailinglisten lesen, ist ja das kleinste Problem, Syncforum sei Dank. Und jetzt den Tingeltangel-Bob durch die Gegend zu fahren und Co., wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern eher irgendwo als Ansprechpartner proaktiv bekannt zu sein oder proaktiv auf irgendetwas zugehen. Oder sehe ich das richtig falsch? Nö, das stelle ich mir schon so vor. Also es ist natürlich schön, wenn sich jetzt der Jürgen sagen würde, ich würde von A nach B fahren. Das ist natürlich dir überlassen, aber das, was ich halt so als Anforderung sehe, ist, dass die Leute sich beispielsweise über Syncforum in ihre jeweiligen Bereiche dann einklinken, einmal kurz durchscrollen und sehen, ist da jetzt irgendwas, was ganz wichtig ist? Ist da jetzt irgendeine Frage, die ganz dringend geklärt werden muss? Oder kann das auch warten, bis man sich meinetwegen zusammenmammelt? Also das sind halt Sachen, da würde ich auch, das will ich mit den Leuten erarbeiten, die sagen, ich möchte Gebietsbeauftragter sein, und die geben sich dann eben die Strukturen, dass sie sagen, ich möchte aber lieber, dass mir Leute zuarbeiten, die aus dem Bereich Dortmund kommen oder sowas, oder ich kann das alles alleine schaffen. Und es ist halt einfach wichtig, Leute zu finden, die sagen, ich verstehe die Aufgabe und ich würde dem Vorstand da gerne zuarbeiten. Und ich hätte gerne den Peter gesprochen. Ja, also ich wollte nochmal auf die Bedenken gerade bezüglich zusätzlicher Strukturen und nötiger Mehrarbeit zu sprechen kommen. Ich sehe das eher anders. Ich sehe es eher so, dass gerade auch im Hinblick auf Wahlkampfzeiten oder andere projektbezogene Termine sich sowieso Strukturen gründen, die versuchen vor Ort und im Kreis oder im Bezirk etwas zu koordinieren. Und durch diese Gebietsbeauftragung erreicht man gegebenenfalls dass diese Struktur von vornherein in eine ganz bestimmte Richtung geht und man sich die nicht hinterher von oben ziehen muss, um zu wissen, wer hat sich da jetzt eigentlich alles gefunden, sondern die Leute haben von vornherein eine Chance zu wissen, okay, wenn wir einen sicheren Informationsfluss haben wollen, dann können wir uns auf eine ganz bestimmte Art und Weise organisieren, nämlich auf diesen Gebietsbeauftragten hin, und dann wissen wir, dass es auch beim Vorstand ankommt irgendwann, und man muss nicht selbst immer von sich aus über gegebenenfalls schon überlastete Vorstände gehen von Bezirken oder von Kreisen oder selbst versuchen, über irgendeine Mumble-Treffen im Vorstand oder eben so ein Regelmumble, der ewig lang dauert, an Informationen zu kommen. Die TIN-Maschine könnte mir vielleicht helfen, die Wortmeldungsliste im Auge zu behalten. Die ist offen. Da ist jemand immer im Zipgate. Möchte der was beitragen? Ja, wer kann da wohl sein? Der Main Man. Also ich sehe das, diese Beauftragung auch ausschließlich positiv. Ich meine, ich bin aus dem Regierungsbezirk Arnsberg, Märkischer Kreis. Wir sind gerade dabei, uns mit den anderen zu vernetzen, waren jetzt auch das erste Mal auf dem Olper-Stammtisch, haben auch ein paar Siegner kennengelernt, haben zum Beispiel noch gar keine Kontakte nach Hochsauerland oder nach Soest. Im Grunde genommen kann da nur Positives für sprechen, dass man einen hat, der natürlich dann im Team die anderen Leute kennenlernen, da eventuell mal solche Fahrten zu anderen Zwischen organisiert und vor allem Informationen heranträgt. Bei uns ist es halt so, wenn wir irgendwas haben, muss man meistens sich an den Vorstand wenden. Wenn man dann so eine zwischengeschaltete Organisation hat, kann der natürlich viele Aufgaben übernehmen und Hilfestellung leisten und den direkten Draht zum Vorstand dann haben, was alles Mögliche anrichtet. Man kann es ja so als vorgeschaltete Institution zum Bezirksverband sehen, der dann vielleicht irgendwann mal in den meisten Jahren kommen könnte, falls dann halt die Strukturen so weit gewackt. Also ich stehe dem Ganzen sehr, sehr positiv gegenüber und denke, das wird eine sehr gute Sache. Cool, danke. Das freut mich sehr. Ich dränge mich mal kurz dazwischen. Das haben wir hier im Regierungsbezirk eigentlich auch schon so gemacht, zusammen mit Rhein-Erft, Köln, Bonn und Co. Gerade so 3-4 Treffen hinter uns. Und da muss ich auch sagen, super Erfahrungen. Das bringt einiges, wenn man da doch ein paar Kontakte hat in anderen Kreisen. Man kann sich sehr schnell austauschen. Lohnt sich also wirklich. Also möchte noch jemand was zu den Regierungsbeauftragten wissen oder sagen? Ansonsten, wie gesagt, der 30.11. ist jetzt halt so ein erster Stichtag und dann werde ich so oder werden wir so eine Bestandsaufnahme machen und gucken, wie das aussieht mit den Leuten, ob sich da genug gemeldet haben oder nicht. Wenn nicht, dann würde ich gerne nochmal rumfragen, warum sich nicht genug Leute gemeldet haben. Also das ist jetzt halt dieser erste Versuch zu gucken, was dabei rumkommt. Und ansonsten würde ich einfach Gebietsbeauftragte, da ist was im Chat, Entschuldigung. Also dann würde ich gerne gucken, mit den Leuten nochmal sprechen und ich bin da ganz gespannt, was dabei rumkommt und freue mich, dass bisher das mir überwiegend positiv vorkommt. Ja, ich sage dann noch was zum Bereich Münster dazu. Wir hatten im letzten Monat unseren ersten Regio-Stammtisch, wo dann eben Piraten aus Münster und den umgebenden Kreisen vertreten waren. Das war auch sehr schön. Und wir werden unseren nächsten allerdings auch erst Mitte Dezember haben. Ich denke, dann werden wir das Thema Gebietsbeauftragter dann auch sicherlich gemeinsam noch diskutieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sich dann auch für den Bereich Münster ein Team bildet, wo aus jedem Kreis und aus der Stadt einer dabei ist und irgendeiner das dann halt federführend in die Hand nimmt. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ich würde euch dann einfach den Vorschlag machen, wenn ihr irgendwie sowas habt, wie dass das bis zum 15. noch dauert, dann schreibt auch an Ausschreibung@ und schreibt mir, dass ihr euch dann treffen werdet und dann da wahrscheinlich weiter zu sprechen werdet. Dann habe ich einfach so einen Überblick, dass ich merke, es ist gerade was in der Mache und ihr bewegt euch da und dann weiß ich, dass das anläuft und dann fände ich das gut, wenn ihr mir einfach in der Form eine Rückmeldung gebt. Okay. Möchte noch jemand etwas dazu sagen oder wissen? Na gut, dann würde ich gerne den Hugo hören. Das ist ja schön, dass du mich hören willst. Also ich habe jetzt eine Frage zum letzten Wochenende. Da wir ja jetzt jedes Wochenende irgendeinen Shitstorm über Twitter starten, hätte ich gern zu dem letzten die Auskunft, ob der Vorstand damit zufrieden ist, welche Erklärung darüber gekommen ist. Für mich ist es keine Erklärung. Für mich ist es nur ein juristisches Drumherumdrücken, um dem Leser klarzumachen, du bist ja eigentlich der Blöde, du hast nicht verstanden, was ich sagen will. Ich bin mit dieser Erklärung nicht zufrieden. Also ich bin ja heute von der Arbeit gekommen und habe diese Erklärung gelesen und war dann sowieso schon so hundemüde und dachte, oh, wenigstens hat er was dazu gesagt, ist ja toll, und habe das dann erstmal so hingenommen und dann eben auch die Reaktionen registriert, dass viele Leute gesagt haben, das empfinde ich nicht als Entschuldigung, und habe das dann nochmal überlesen und festgestellt, ja, habe da eigentlich recht, also es ist halt schon sehr dieses, wenn du es falsch verstanden hast, dann ist es halt deine Schuld. Also das ist eine schwierige Angelegenheit, und ich weiß, dass es für Menschen, die nicht gerade im Grundschulalter sind, nicht so leicht ist, sich ordentlich zu entschuldigen, aber dafür muss man halt keine 60 Sätze haben und am Ende nichts sagen, sondern das kann man dann eben in 3 Sätzen machen und sich dafür dann ordentlich äußern. Ob das für den gesamten Vorstand jetzt eine akzeptable Entschuldigung war oder nicht, das kann ich noch nicht beurteilen. Wir werden ja demnächst wieder Sprechstunde haben. Sprechstunde sage ich schon, Vorstandssitzung. Und da gibt es eben auch den nicht öffentlichen Teil. Und ich habe beantragt, dass wir darüber nochmal sprechen. Also ich würde gerne einfach mal so eine Gesamtrundumschlag von den Leuten wissen, die im Vorstand sind, was sie dazu sagen und wie sie das empfinden. Und ja, also das, ich habe das halt nur deshalb eben so mitbekommen, weil ich eben auch sehr nah dran bin. Wilhelm, es geht gerade um Dietmar und seinen Tweet. Habt ihr Dietmar auch eingeladen für morgen dann? Für die Vorstandssitzung? Ja. Nee, bisher nicht. Also das ist einfach nur, ich würde mit den Leuten aus dem Vorstand gerne mal frei von der Leber weg darüber sprechen. Ja, also das ist hat jetzt irgendwie nichts mit Ordnungsmaßnahmen oder was auch immer zu tun, sondern es geht einfach darum, dass wir mal darüber reden, und mir war es halt einfach nur besonders wichtig, dass wir uns auf jeden Fall dazu äußern, und darum habe ich mich heute Morgen auch direkt mit dem Achim da dran gesetzt, und wir haben dann diese Stellungnahme dazu verfasst, und das war mir sehr wichtig. Also ich hätte das nicht unkommentiert gelassen. Und möchte eben aber auch weiter darüber sprechen, ob wir damit zufrieden sind oder nicht. Ich muss halt aber auch sagen, dass im Moment viele aus dem Vorstand mit, ich sag jetzt mal, privaten Themen beschäftigt sind und deshalb nicht den ganzen Tag ihr Internet anhaben und alles ordentlich verfolgen. Und darum würde ich gerne mit denen einmal so darüber sprechen und Verzeihung aber auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, damit keiner Angst hat, etwas zu sagen. Und wir werden da zu irgendeinem Konsens kommen, ob wir das ordentlich finden oder nicht, was er da formuliert hat. Ich hätte ganz kurz eine Frage an die Allgemeinheit, einfach ein Meinungsbild einzuholen. Und zwar, also ich habe den Tweet auch gelesen, ich fand ihn auch sehr, sehr unglücklich. Meine Frage wäre einfach mal gemein, ob ihr das als antisemitisch, also im Sinne des Wortes, empfunden habt oder nicht. Da möchte ich kurz zu sagen, ich gebe euch 10 Minuten, um darüber zu sprechen, weil ich denke, über dieses Thema kann man sehr lange sprechen. Schießt los. Nee, ich finde es nicht antisemitisch. Entschuldigung, kann mir mal jemand den Link reinstellen? Ich habe es nämlich noch nicht gelesen. Ich sehe das ähnlich. Ich empfinde das auch nicht so. Ich empfinde das eher, dass alle ein bisschen zu viel ausflippen und ihr Gehirn nicht einschalten. Man sollte vielleicht die Kirche einfach mal im Dorf lassen. Also die Beschuldigungen, die da jeweils einander vorgeworfen werden, das ist einfach lächerlich. Das ist Kindergartenniveau. Hallo? Also ja, ich habe das Ganze ja angestoßen hier mit der Frage, deswegen mal direkt meine Antwort. Ich finde es zwar nicht antisemitisch, aber ich finde es schlichtweg dumm, so eine Äußerung zu machen. Und es kann von den Leuten, die auf der Antisemitenschiene reiten, sehr gut als Bestätigung angenommen werden. Und dann erwarte ich von jemandem, der Recht studiert hat, dass er in der Lage ist zu sagen, klar, ich habe mich schlecht ausgedrückt, ich habe das so nicht gemeint und ich nehme es zurück. Da will ich dir kurz direkt darauf antworten. Man muss die Situation mal, glaube ich, aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und zwar sitzen da draußen ein Haufen Leute, die eigentlich nur darauf warten, dass irgendjemand, sage ich mal, der dort sitzt an der Stelle, einen Fehler macht. Das ist ein Fehler gewesen. Ja, die Aussage war dumm, keine Frage. Aber dass man direkt das, was man ihm im Prinzip vorsetzt, dass er was Dummes gemacht hat, das machen die anderen genauso. Sie werden genauso aggressiv und dumm und mit irgendwelchen, sag ich mal, sinnlosen Vorbehalten werfen die um sich. Das macht keinen Sinn. Und dann pusht sich die ganze Geschichte eigentlich dahin, wo sie jetzt ist. Beziehungsweise, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Das ist ja eigentlich gar nicht wert. Ja, das ist einfach nur, man hätte zur Kenntnis genommen, die Leute hätten selber denken sollen und hätten sagen sollen, okay, war vielleicht eine unglückliche Ausnahme, unglücklicher Ausdruck. Man hätte vielleicht nochmal nachfragen können, hör mal, hast du gesehen, was du da schreibst? Meinst du das so? Und dann wäre diese ganze Sache eigentlich unterm Radar weitergegangen und keiner hätte sich aufregen müssen. Aber so, wie es gelaufen ist, jeder so, oh, ja, alle freaken, alle flippen völlig aus, springen aus der Hose und keiner ist auf die Idee gekommen, einfach mal nachzufragen. So, und jetzt. Aber mal fernab von der Reaktion. Also das stimmt nicht. Es haben reichlich Leute nachgefragt. Er hat es nicht nötig, überhaupt zu reagieren. Und er hat, wie es seine Art ist, von oben herab reagiert. Und das ist das eigentliche Problem. Gut. Aber das andere Problem ist, dass wir als Piraten auch unter dem Deckmantel der Solidarität antreten. Und das sollte nicht nur gesellschaftlich gelten, sondern auch für Piraten innerhalb unserer Gruppierung, selbst wenn sie im Landtag sitzen oder im Landesvorstand sind oder sonst was für Ämter haben. Und die Solidarität kam noch arg zu kurz. Man kann ihn sicherlich für die Aussage kritisieren. Die Diskussion, ob antisemitisch oder nicht, halte ich auch für witzlos. Aber die Kritik ist zu Recht gegeben. Aber bitte, bitte, bitte unterstützt doch den Menschen. Seht doch auch mal die Person dahinter und schüttet den ich total zu mit eurem Mist. Plus eins und dann noch zusätzlich, was ich dazu meine, ist ganz einfach, als er wahrscheinlich erkannt hat und sagte, scheiße, was habe ich denn da geschrieben, da ist der Shitstorm eigentlich schon völlig am Laufen gewesen, so dass er gesagt hat, oh, ich sage jetzt mal besser nichts, ich kann, egal was ich jetzt schreibe, ich kann es eh nicht besser machen. Es wird nur noch mehr ein Fail draus konstruiert oder was weiß ich auch immer. Also ich will mal noch, Entschuldigung, ich will mal noch einen Schritt weiter gehen bei der ganzen Sache. Ich kenne mich ja bestens aus mit Shitstürmen hier in Gelsenkirchen und ich habe es aus dem Radio. Als ich von der Baustelle kam, brachte NDR die nächste Piratenmeldung, da drehe ich natürlich immer laut, logisch. Und dann kam das, da habe ich gedacht, mein Gott, was bist du ein Ochse. Fakt ist doch eins, und da stehe ich auch dazu, es hat keine Nation der Welt das Recht, irgendwelche anderen in Grund und Boden zu bomben, irgendwelchen Leuten das Leben zu nehmen, ob Semiten, Antisemiten, ob Christen, ob Kopten, ob sonst wer. So, und wenn ich als Pirat so doof bin, weil ich Langeweile habe in irgendeiner Sitzung und palver sowas raus, dann muss ich mir, und wie ihr gerade sagt, der Mann ist Jurist, dann muss ich mir natürlich im Klaren sein, dass dann irgendein Comeback oder irgendein Feedback, Entschuldigung, dazu kommt. Und wie im Moment die Presse auf uns zu sprechen ist, das wisst ihr alle selber, das muss ich euch nicht sagen, alles was negativ ist, ist anermorgen in der Zeitung. Das muss ich, da muss ich mir im Klaren sein. Wir sind alles erwachsene Menschen. Plus eins bei der Solidarität. Wir sind alle Piraten. Und es ist traurig, dass wir im Moment eine solche Streitkultur haben und eine solche Solidarität haben, die eigentlich gar keine ist. Ich verweise hier mal auf den Artikel, den der Spiff geschrieben hat, der sicherlich auch streitbar ist. Aber ich will jetzt hier den Titel nicht wiederholen. Ihr werdet ihn alle gelesen haben. Der befasst sich mit solchen Dingen. Fakt ist, ich bin der Meinung, das ist nicht antisemitisch und er hat auch das Recht zu sagen, niemand hat das Recht, alle anderen den Boden zu bomben. Da bin ich voll auf seiner Seite. Und ganz kleine kurz noch eine Ansage an den Landesvorstand, an Sutton Gray, der es gerade gesagt hat. Ich persönlich habe eine ganz andere Vorstellung von Transparenz bezüglich, ich möchte mit meinen Vorstandskollegen mal hinter vorgehaltener Hand reden, damit jeder mal sagen kann, was er denkt. Und das ist nicht öffentlich. Also ganz ehrlich, wenn wir uns zur Transparenz bekennen, dann gilt das immer, außer eben bei den Punkten, wo wir uns alle einig sind, wo es nicht gilt. Und nicht bei schwierigen Themen machen wir es nicht. Das fand ich persönlich ein wenig komisch. Das also ist Jürgen, okay, Jürgen, was du eben gesagt hast, das geht an der Sache vorbei. Es geht nicht darum, ob er Kritik daran übt, wie Israel reagiert oder wie die Palästinenser reagieren, sondern es geht darum, die Opfer des Nazi-Regimes in einen Topf zu schmeißen mit dem Krieg in Israel. Und das ist der Fehler gewesen. Dazu muss ich bitte unbedingt etwas sagen. Und zwar, also ich finde das auch schwierig, den Tweet. Ich finde gerade diesen Ausdruck von wegen jetzt, was jetzt jemand gesagt hat, in Grund und Boden bomben, das finde ich absolut auch missglückt. Oder aus vollen Rohren, wie auch immer. Aber das mit den Opfern des Nationalsozialismus und Israel. Es ist unglaublich schwierig und da gibt es einfach verschiedene Argumentationen, je nachdem, in welche Richtung man möchte. Du musst dir mal bitte die aktuelle Politik Deutschlands anschauen. Da wird eben teilweise eben damit argumentiert. Ich meine, Angela Merkel ja, die Bundeskanzlerin hat gesagt, dass Deutschland eine ganz besondere Verpflichtung hat eben für Israel. Ja, dass die Sicherheit Israels Staatsraison ist. Das hat sie jetzt nicht gesagt, aus dem Grund, dass sie der Meinung ist, dass in diesem Konflikt Israel eindeutig im Recht ist und alle anderen sind böse. Jedenfalls denke ich das nicht, sondern ich denke, das hat durchaus mit der Vergangenheit zu tun, durchaus damit, dass eben Israel die Nachfahren derjenigen leben, die in Deutschland ermordet, gemordet worden sind, die flüchten müssten. Das heißt, in die eine Richtung ist es absolut richtig, das zu sagen. Israel besteht eben zum großen Teil aus den Nachfahren eben dort von Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite ist es eben nicht richtig, wenn man sagt, dass jetzt also die Nachfahren der Opfer des Nationalsozialismus dort Krieg führen würden. Das ist also halt eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, denke ich. Aber zu sagen, einfach deswegen, weil man diesen Zusammenhang macht, sei man antisemitisch oder wird man irgendwie eine antijüdische oder eine antisemitische Äußerung tätigen, dem kann ich leider nicht zustimmen. So, das habe ich auch überhaupt nicht behandelt. Setze ich mich jetzt behauptet. Einfach durch und quassel einfach weiter. Ich habe noch eine kleine Bitte. Also wir nehmen hier auf fürs Krähennesten Sitzungspodcast. Wenn ihr dann immer kurz dazu sagt, wer ihr seid, dann wissen das auch die Leute, die es jetzt nicht im Mumble sehen können, sondern sich das nachträglich anhören. Ich bin übrigens der Kaimi. Okay, ich bin ein Regret und ich möchte dazu noch eins sagen. Es geht nicht darum, die eine oder andere Seite zu kritisieren. Es geht darum, diese beiden Situationen gleichzustellen. Das ist das Einzige, was ich an dem Tweet kritisiere und ich habe ihn niemals als Antisemiten bezeichnet. Es ist einfach eine Zusammenstellung, die nicht passend ist und schon gar nicht auf einem jüdischen Friedhof passend ist. Und wenn er das einsieht, dass es nicht okay ist, dann soll er sich in der Form entschuldigen, die jeder normale Mensch verstehen kann. Darum geht es mir, um mehr nicht. Also der Pirat Husky steht die ganze Zeit schon auf der Rednerliste. Wäre ganz nett, wenn der Kollege auch mal was sagen könnte. Also ich bin der Reinhard aus Duisburg und wollte mich erstmal guten Namen sagen. Punkt 1. Immer wieder schafft es Palästina, Israels anzugreifen und Israel steht am Ende immer dumm da. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, keiner hat das Recht, auf jemanden einzubomben. Das sehe ich auch so. Aber man soll doch mal gucken, nicht die Geschichte durcheinander werfen und vor allen Dingen nicht unsere Geschichte vergessen. Das ist ganz gefährlich. Ja, Husky, also ich... ich bitte euch, nicht das Thema Israel, Nahe Osten, Palästina, Nationalsozialismus oder sonst was hier zu diskutieren, weil das ist, wie es eben links einer geschrieben hat, vielleicht ein Thema für eine andere Stelle. Hier geht es darum, dass ein Pirat einen Tweet gemacht hat, der von einigen sicherlich in einer bestimmten Weise interpretiert worden ist. Und wir können gerne darüber diskutieren, ob das antisemitisch war oder nicht. Ich denke, die Diskussion ist eigentlich auch schon vorbei. Und es geht doch jetzt eigentlich nur noch darum, wie wir das wieder wie wir die Kuh wieder vom Eis kriegen. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn hier keine Grundsatzdiskussion über deutsche Außenpolitik, israelische Außenpolitik oder palästinische Außenpolitik entsteht. Ja, dann möchte ich gerade mal dazu eingreifen. Thorsten Schramm, hallo zusammen für die Aufnahme. Ich sehe das ein bisschen so, ich bin etwas enttäuscht. Und zwar sehe ich das so, das hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, wie auf dem Landesparteitag, wo die AG Tierschutz auf die Bühne kam. Das ist einfach was, man muss einfach die Leute mal ein bisschen auch in die Hand nehmen und sich darüber bewusst sein, dass wir alle nur Menschen sind und auch Fehler machen. Wenn uns das klar wird, kommen wir auch, glaube ich, wieder zueinander. Das Problem, was wir halt haben, wir werden alle Fehler machen, egal wer, egal wo. Und sobald wir, ich kenne das selber, da ich erster Kreisverbandsvorsitzender war und jetzt zweiter bin, in Gütersloh. Ich kenne das selber, wenn man mit einmal vor der Presse steht, man fängt an nachzudenken und in dem Moment, wo man anfängt nachzudenken über einen Satz, ob man den jetzt so gemeint hat oder sonst irgendwas, kommt man schon aus dem Konzept und sagt im Prinzip etwas, was man gar nicht so meint, weil man darüber nachgedacht hat. Das ist schon mal eine ganz entscheidende Problematik. Und wenn sich die Leute das mal bewusst werden, die nicht so oft in der Presse stehen und die möglicherweise einfach mal seht ihr, ich fange an nachzudenken und schon komme ich aus meinem Satz raus. Das ist genau das Problem, was ich gerade meine. Ich fange an nachzudenken, was ich sagen möchte und da kommt schon das Problem. Und sowas kann man auch beim Schreiben haben, ja. Oder man macht einfach sagen, oh Mensch, das Thema geht mir jetzt dermaßen auf die Nerven. Ich schreibe jetzt einfach mal was dazu, macht sich eigentlich gar nicht so Gedanken darüber und bumm, ist es passiert. Also liebe Leute, wir werden alle Fails produzieren, da bin ich mir 100%ig sicher, da kann sich keiner von freischreiben. Deswegen sollten wir genau das tun. Wir sollten mal wieder alle zusammenrücken, mal einen Gang runterschalten und sagen, hey, locker bleiben, wenn wir uns hier zusammen, wie wir das früher gemacht haben, wo ist das? Wir haben uns zusammengehockt, haben gesagt, shit, da ist ein Problem, wir lösen das. Wo ist das heute? Heute kloppen wir alle aufeinander ein. Wo sind die Piraten von früher, die sich zusammengesetzt haben, wenn ein Problem war und haben gesagt, okay, hier setzen wir uns hin und wir packen es an. Wo ist das? Wo ist das heute? Heute gibt es nur noch, ey, da hat einer irgendwie Blödsinn geschrieben, lass uns den niederprügeln. Das kann irgendwie meiner Meinung nach nicht sein. So, ich nehme plus jetzt, eins. Nein, stopp, halt, ich nehme euch das Wort jetzt wieder ab. Ich habe gesagt 10 Minuten, die 10 Minuten sind jetzt um. Jeder, der etwas sagen wollte, konnte sich zu dem Thema äußern, zum Teil sogar mehrfach, und deswegen bin ich dafür, dass wir jetzt das Thema wieder wechseln. Was ist das nächste Thema? Gibt es Ordnungsmaßnahmen zu dem Fall oder sind die geplant? Ich würde, wie gesagt, gerne im nicht öffentlichen Teil mit meinen Vorstandskollegen da einmal drüber sprechen. Und dann kann ich erst was dazu sagen. Also ich bin nur einer von 8 und dementsprechend möchte ich da eigentlich auch gar nichts zu sagen. Würdest du als eine von 8 gerne eine Ordnungsmaßnahme sehen? Ich halte mich gerade nicht für neutral genug, um da eine ordentliche Entscheidung für zu treffen. Von daher bin ich immer ganz froh darum, dass ich mit den anderen mal Rücksprache halte. Aber du hast eine private Meinung und auch eine politische, und als Landesvorstand kann ich dich doch fragen, ob das nicht in irgendeine Richtung bei dir tendiert. Du nagel doch die Kleine nicht an die Wand, Mensch. Das ist ein Thema. Nagel die Kleine nicht an die Wand. Nee, aber im Ernst, ich habe heute den ganzen Tag gearbeitet. Ich habe nur morgens diese Pressemitteilung mit Achim gemacht, habe das losgeschickt, bin dann nach Hause gekommen, habe mir das kurz durchgelesen, habe danach versucht, Freizeit zu haben. Und ob ich eine Ordnungsmaßnahme vorschlage oder nicht, das ist überhaupt nichts, was ich innerhalb von 2 Stunden entscheide. Da nehme ich mir für Zeit und da möchte ich jetzt nicht... da möchte ich jetzt halt einfach nichts zu sagen. Okay, danke. Ihr sollt auch nicht als an die Wand nageln rüberkommen. Tut mir leid, wenn das eben. Nee, kein Problem. Ist ja schon okay, dass du das fragst. Kann ich voll verstehen, zumal dass man kann hier sein Ehrenwort geben und hat keine Probleme, aber bei dem Thema muss man dermaßen aufpassen. Die Fettnäpfchen stehen da im Mikrometerbereich. Da muss man wirklich diffizil auf seine Wortwahl achten. So, wenn ihr möchtet, können wir ein anderes Thema anschneiden. Ja, ich habe noch eins, und zwar zum Thema Bochum nächstes Wochenende. Ich habe jetzt von einigen Leuten bei uns aus dem Gebiet gehört, warum auch immer haben die keine gültigen Personalausweise. Gelten andere Legitimationsmittel auch? Was? Nochmal? Also Bochum, jetzt am Wochenende, ne, zum Akkreditieren. Hat in irgendeiner E-Mail eine Offizielle gestanden, dass als einziges Mittel ein Pass gilt. Jetzt haben aber einige hier, warum auch immer, keinen gültigen Pass, der ist abgelaufen. In Beantragung, was weiß ich, das sind 3 Leute, ich wusste auch gar nicht, dass es sowas gibt. Können die auch einen Führerschein zeigen oder sonst was? Also wenn du keinen gültigen hast und dir einen neuen ausstellen lässt, kriegst du eigentlich einen vorläufigen. Ja, genau. Also du kriegst dann auf jeden Fall immer einen vorläufigen, das geht auch ganz schnell. Hatte ich selber schon mal, weil mir halt das Portemonnaie geklaut wurde. Und das ist halt so eine Frage, die richtet sich so ganz explizit an die Akkreditierung und an die Verwaltung. Und ich will jetzt auf gar keinen Fall irgendwas Falsches sagen. Nee, der Carsten ist, glaube ich, nicht hier, der weiß das auch nicht. Der Jörg ist, glaube ich, nicht hier. Ich weiß nicht, sonst ist keiner hier, der schon mal irgendwie öfter akkreditiert. Aber bevor ich jetzt was Falsches sage, sage ich lieber, holt euch einfach einen vorläufigen Ausweis. Der kostet, glaube ich, 5 Euro, und dann kommst du mit dem. Sind denn die Beitragsbuchungen mittlerweile alle drin? Steffi arbeitet wahrscheinlich gerade immer noch daran, die ganzen Sachen einzubuchen. Sie hat gesagt, sie schafft das bis zum Wochenende und hat auch gestern beispielsweise mit dem Jörg die ganze Zeit gebucht, und ich vertraue ihr da voll, wenn sie sagt, sie schafft das, dann schafft sie das auch. Und da macht euch einfach keine Sorgen. Das wird. Kommt dann nochmal eine kurzfristige Okay-Mail? Bestimmt. Also ich denke, nein, Carsten ist nicht hier. Entschuldigung, sie steht gerade im Chat. Also wenn... Wenn die Steffi soweit ist, dass sie das alles hat, dann bin ich mir relativ sicher, dass ein so lauter Glücksschrei durchs Land gehen wird, dass ihr das sofort mitbekommt. Und dann werden wir das auch kommunizieren. Aber macht euch keine Gedanken, das wird alles super. Ich würde das auf jeden Fall anregen, dass Plus und Minus kommt. Jo, danke. Frage an dich, Chrissy. Ich habe dir ja einen dicken Beitrag aufs Bett geschrieben. Ich weiß nicht, ihr müsst mich anschreien, wenn ich nicht dran bin mit dieser komischen Meldeliste oder so. Ich kann die nicht sehen hier. Deswegen greife ich einfach zum Mikro, wenn kein roter Mund zu sehen ist. Ich habe geschrieben, dieses leidige Thema mit Werbematerial, wenn wir denn schon mal dabei sind, ich muss da einfach mal wissen, wir machen ja regelmäßig hier in Gelsenkirchen diese Aktion Stadtgespräch. Das hat sich gut etabliert. Mein Kollege sitzt hier oben mit im Raum und wir sind hier fast jedes Wochenende draußen gewesen. Jetzt, wo es kalt ist, haben wir uns Kneipen gesucht, wo wir in die Kneipen gehen und dort diese Aktion Stadtgespräch machen. Ja, und was wir bis jetzt verbraucht haben an Werbematerial, Flyer, das geht ja mit so lumpige Stickers geht es los, paar Kugelschreiber und so, das war alles noch aus dem Wahlkampf. Da sind wir jetzt faktisch am Ende. Dann habe ich an den Vorstand, ich glaube, 885 Mails geschrieben, habe 970 Trigger-Rückmeldungen bekommen, aber keine Antwort. Und nun ist es so, jetzt hätte ich gerne mal gewusst, woran liegt das denn? Ich meine, wenn wir da stehen mit unserem Pavillon, den wir jetzt übrigens kommen haben von euch, viele Grüße an den Carsten, das ist super. Vorher haben wir mit meinem Gartenpavillon gestanden. Werden wir natürlich regelmäßig belächelt. Gibt doch mal einen Flyer, wo eure Grundsatzprogramm, diesen mit dem gelben Aufschrift drauf ist. Tut mir leid, haben wir nicht mehr. Dann kommt eine Mama, oh, guck mal, sind die Piraten, gib mal einen Luftballon. Entschuldigung, haben wir nicht mehr. Habt ihr mal was zu schreiben? Ja, warte, ich habe einen Kugelschreiber in meiner Tasche. Wie, habt ihr nicht mal einen Kuli? Na, was seid ihr denn für eine arme Partei? Und so geht das. Und irgendwann geht's dir auf den Geist, auf Deutsch gesagt. Also sagt mal einer was, wie funktioniert, warum kommt da nichts ran? Die anderen machen es uns doch vor, SPD, FDP, die stehen da, da wirst du blass, wenn die sehen, was die unter die Leute schmeißen. Seid ihr noch da oder bin ich jetzt noch zu hören? Nö, du bist noch zu hören. Leg los. Ich bin ja schon fast durch. Das wäre so das Wichtigste, was ich loswerden muss bei der Sache, damit ich auch meinen Leuten im AK Antwort geben kann und sagen kann, hör mal, es liegt daran. Ich meine, wenn er mir jetzt sagt, Jörn, wir haben kein Geld, dann sage ich, okay, verstanden, dann habe ich es kapiert. Aber wenn er mir jetzt sagt, es liegt in Berlin und die schicken uns nichts, dann sage ich, ihr seid ein scheiß Vorstand, dann müsst ihr mal mit dem Baseballschläger nach Berlin fahren und müsst mal auf den Tisch schauen dort. Also Baseballschläger packen wir jetzt nicht aus und Scheiße schmeißen wir auch nicht nach Berlin. Also es ist folgendermaßen. Wir haben einen Shop und in diesem Shop kannst du was bestellen. Es ist aber so, dass alles, was irgendwie mit diesen Shop-Bestellungen zu tun hat, muss durch Steffis Hände. Und Steffis Hände sind im Moment voll mit Sage, also mit allem, was das Einbuchen vor dem Bundesparteitag zu tun hat. Sobald Steffi damit fertig ist, wird sie auch wieder Zeit haben, andere Sachen zu bearbeiten. Und das sind natürlich auch sowas wie diese Bestellungen. Und dann geht's erstmal wieder weiter. Bis dahin, der P-Shop, den schreibt der Eiself da an der Seite gerade rein. Und also es ist halt so, dass eben solche Sachen durch Steffis Hände durch müssen und Steffis Hände sind gerade voll und sie sind halt eben auch schon seit ein paar Monaten voll. Wie ihr vielleicht wisst, hatten wir vorher nicht wirklich viele funktionierende Schatzmeisterinnen und das ist halt was, wo sie sehr viel aufarbeiten musste. Aber wir werden das, sobald das hinter uns liegt, also zum Ende des Jahres alles so bearbeiten, dass ihr danach wieder die Hände voll habt und Bestellungen eingeben könnt, die sich beschäftigen mit Kugelschreibern, Flyern und allem Möglichen. Hallo, ich treffe den Carsten morgen beim Stammtisch, da kann ich das ja mal anreißen. Was ist das, für Gelsenkirchen? Jo, Gelsenkirchen. Genau. Also von mir aus kannst du ihn gerne nochmal fragen, aber du wirst wahrscheinlich eine ähnliche Antwort bekommen. Es ist restlos blank hier. Jürgen? Chrissy, hattest du das so gemeint, dass dann Sachen bestellt werden seitens des Landesverbandes? Weil ich habe vielleicht so aus Neugier letzte Tage nochmal in den Verbandsshop hier geguckt und außer ein paar Opt-out-Flyer und der GEMA-Aktion und unsere Image-Flyer ist überhaupt nichts da. Ja, also das wird dann alles wieder aufgestockt und dann ist es halt auch so, wenn ihr was bestellt, dass das dann auch direkt bearbeitet werden kann. Im Moment ist aber eben die Leute, die sich mit solchen Dingen beschäftigen, sind landunter und das wird aber sich in Kürze wieder erledigt haben und normalisieren und dann geht's für euch weiter und ja, macht euch da keine Sorgen. Chrissy, du liebes Schätzchen, jetzt sei doch mal ehrlich. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe ja diesen Shop, ich bin ein halber Offliner, ich sag das mal so. Also den Shop habe ich auch gefunden. Da hab ich es genauso, wie der Kollege eben sagte, da waren wohl zwei Sorten Flyer und der Rest war alles ausverkauft. Von den zwei Sorten habe ich 300 bestellt, die habe ich 10 Tage später auch problemlos bekommen. Aber mir geht es darum, kauft ihr das denn in Berlin ein? Wie muss ich mir das vorstellen? Das ist eine gute Frage, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich bisher noch nicht damit zu tun hatte, Sachen irgendwo zu bestellen und hinzuschicken. Das sind halt so Sachen, um die sich normalerweise der Carsten immer kümmert. Und das Letzte, was ich immer gesagt bekommen habe, war, das muss halt eben erstmal durch Steffis Hände, damit dann da auch alles irgendwie wieder auf Kurs ist. Aber ich weiß halt eben, dass sobald solche Sachen abgearbeitet sind, wie das, was wir bis zum Bundesparteitag schaffen müssen, wir dann wieder so weit entlastet sind, dass wir danach weitermachen können, den Shop aufstocken können, wieder Kugelschreiber, Flyer, was auch immer wir brauchen, reinpacken können. Okay. Deswegen, ich weiß, dass ihr das braucht und dass es ganz wichtig ist, dass ihr das bald habt. Und das weiß nicht nur ich, das weiß auch der Restvorstand. Und wir haben das auf dem Schirm und haben auch viele Leute erstmal um Geduld gebeten. Und sobald das dann alles wieder abgearbeitet ist und die großen Belastungen wieder ein bisschen eingedämmt sind, wird es vorwärts gehen. Versprochen. Aber schon wir können uns dann auch selbst behelfen. Ich meine, wir haben, der ISF, glaube ich, war es gerade, der hat den P-Shop gepostet. Ich meine, eine kleine Tellerspende über einen Stammtisch, so 5 Euro kostet die Handpumpe, die Modellierball 3 Euro. Man kann auch eben selber auf dem Stammtisch sammeln, da Dinge an Steffi schicken oder einfach so ausgeben. Dann haben wir halt nichts für die Parteienfinanzierung, da darf jetzt keiner mithören. Aber dann bestellt den Kram eben selber, das machen wir teilweise auch. Und Grundsatzprogramm, so wie du schon richtig gesagt hast, die Imageflyer sind ja da im Shop. Grundsatzprogramm, dann druckt man es noch eben aus, ist dann nicht die tollste Qualität, es ist nicht professionell, aber die Leute haben was, dann hast du zumindest was da dann. Wir müssen ja nicht schon so sein wie die etablierten Parteien, dass wir eben alles kriegen, muss man auch mal selber machen. Ich meine, wo ich angefangen habe, haben wir sogar noch diese über Siki diese Dinger da, diese Flaggen und diese Schiffchen ausgedruckt, geschnitten und selber gebastelt. Da gehört auch ein bisschen Kreativität, ja, man kann sich auch selber helfen. Also wenn ihr so eine Anfrage ans VKV-Budget stellt, so einen Antrag, dann ist der in der Regel innerhalb von einer Woche durch, wenn das ein ordentlich gestellter Umlaufbeschluss ist, wo es keine Fragen zu gibt. Eben, VKV darf Steffi ja bis 200 Euro alleine bestimmen, das heißt VKV-Antrag, da kann die alleine das Ding absegnen, dann ist das sofort durch. Richtig. Sipp, ich weiß ja nicht, wer du bist aber und wie lange du dabei bist, aber wenn wir in einer Partei mit fast 40.000 Mitgliedern Schiffchen basteln müssen, das kannst du gar nicht mehr. Wie viel Scheren willst du denn da verbrauchen? Also das ist kein Argument, was du hier bringst. Doch, die Schiffchen waren ein schönes Beispiel eigentlich. Ich bin Andreas Trieber aus meiner Zeit, wir haben uns auf einem MK-Barcamp gesehen. Ach, Andreas, alles klar. Ja, Mahlzeit. Ja, es geht halt eher so um die Luftballons und die Flyer, weil du das auch gesagt hast. Wie gesagt, die Dinger kosten keine 10 Euro im P-Shop. Da werden die Dinger eben bestellt oder die Mitflyer sind da und so ein Grundversatzprogramm wird notfalls mal eben ausgedruckt. Ja, das geht schon. Also die Claudia hat... 40.000 mögen wir vielleicht bundesweit sein, aber alles, was uns angeht, die Werbemittel hier sind SAW-mäßig. Ich meine, wir sind der Landesverband, glaube ich, mit den größeren Geldbeständen. Nur ich kann das auch nur wiedergeben, was Christina gerade gesagt hat. Steffi ist mit Sage beschäftigt. Jetzt steht der Bundesparteitag an. Dann haben wir die Erstellungsversammlung in Meinerzhagen. Da ist auch noch mal eine Menge, weil dann auch wieder diese ganzen rechtlichen Dinge zu klären sind. Welches Mitglied wohnt gerade in NRW, ist aber aus irgendwelchen Gründen da vielleicht stimmberechtigt und da. Dann hast du die Aufstellungsversammlung für die einzelnen Kreise, die müssen auch noch alle bearbeitet werden. Ist klar, dass die Werbemittel dann erstmal jetzt ist, ich denke mal, irgendwann im Januar zurückstecken. Und wenn wir die im Januar bekommen oder Anfang Februar, reicht das absolut dicke. Die Claudia hat auch links was ganz Wichtiges geschrieben. Claudia übrigens eine wichtige Erwähnung. Das ist unsere Vorstandstee, die dafür sorgt, dass unsere Protokolle ordentlich geschrieben sind. Und die Leuten auf die Finger klopft, wenn da irgendwelche Sachen nicht ordentlich an uns reingereicht werden. Beispielsweise, dass man einen Antrag stellt, zum Beispiel einen Finanzantrag. Und die Claudia hat gerade geschrieben, der Finanzantrag muss formal richtig sein. Das heißt, bei VKV müssen, hier sehen wir zwei Ausrufezeichen, zwei Unterstützer dabei sein. Und dann kann man das auch ordentlich einreichen. Und ansonsten, wenn ihr zwischendurch irgendwas habt, also wenn ihr jetzt merkt, so ihr bekommt bei mir jetzt alleine keine befriedigende Antwort, dann kommt einfach zur nächsten Vorstandssitzung, die ist, glaube ich, am Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann könnt ihr dort unter dem Bereich Sonstigem im Piratenpad euch eintragen und ein Thema eintragen, über das ihr dringlich sprechen möchtet. Und dann reden wir das eben nochmal mit allen durch, die wirklich halt dann den Mega-Ahnung haben. Also das ist halt, ich bin eben nur ein Teil vom Vorstand und ich bin eben auch beschränkt. Also ich kann eben zur Verwaltung beispielsweise nicht so sonderlich viel sagen oder zur Schatzmeisterei. Ich kann viel sagen zu Sachen, die irgendwie Öffentlichkeitsarbeit betreffen oder das, was wir vorhaben, aber ich kann eben nicht zu allen Sachen so kompetent die Fragen beantworten, wie ihr das eigentlich braucht. Und eigentlich wollte die Steffi auch da sein, aber die Steffi ist leider, oder was heißt leider, zum Glück gerade mit Vorstandsbuchungen beschäftigt und dementsprechend müssen wir sie erst nächsten Monat dann bei uns wieder begrüßen. Noch eine technische Frage, wenn ich denn schon einmal die Möglichkeit habe, muss ich ausnutzen, sonst komme ich ja nicht wieder dran an euch. Wir haben ja als AK Kommunalpolitik oder welche AKs auch immer, spielt keine Rolle, laut Satzung, glaube ich, die Pflicht aller 3 Monate einen Bericht zu machen an den Vorstand, ne? Zumindest habe ich das irgendwo gelesen, wir haben es gemacht. Jetzt habe ich den Bericht abgeschickt, habe die übliche Request-Trigger-Nummer, mein Gott, bekommen. Was passiert jetzt damit, Chrissy? Also wir registrieren, dass ihr uns das geschickt habt und dass es euch gibt. Und dann legt der Alex, ist das, glaube ich, das irgendwo ab und das wird dann eben gesammelt. Also das ist jetzt tatsächlich, habe ich den Eindruck, nicht mehr so, dass es wie früher, als man nur ein Verein von 100, 200, 300 Leuten war, dass man da so viel mitgemacht hat, sondern das ist halt einfach, das ist mittlerweile zu so ein bisschen Formalität verkommen. Und die Kay, die war zumindest eben im Zuhörerraum, ich weiß nicht, wo sie jetzt hin ist, mit der habe ich letztens auch einen dicken Engel gemacht, wo es darum ging, wie viel Formalität man wirklich braucht, um zu arbeiten. Und meiner Meinung nach ist es halt so, dass wir mit diesen Protokollen nicht mehr so viel machen und ich mich auch manchmal frage, ob eine riesengroße AG auch den Nutzen hat, den sie früher hatte, als es noch nicht so viele Piraten gab. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das irgendwie ausdrucken, daraus ein Buch binden und das auf eBay versteigern, sondern das ist halt einfach Formalität, dass man damit man sehen kann, ob diese AGs noch leben, dass man dafür dann damals in die Satzung geschrieben hat, dass da Protokolle zu angelegt werden müssen und dann auch ungefähr weiß, was die so tun. Ah ja, okay, alles klar, danke. So, die nächsten Fragen, gerne zum nächsten Thema. Ich bin übrigens total begeistert, wie viele Leute gekommen sind. Es ist ja ziemlich voll, also sowohl im Sprechenraum als der Zuhörerraum auch. Das sind ja ziemlich viele Menschen. Ihr könnt auch einfach Sachen sagen, mit denen ihr nicht mit mir sprechen wollt, sondern wenn ihr irgendwas habt, worüber ihr allgemein sprechen wollt, dann könnt ihr das ja auch gerne tun und dann diskutiert ihr halt. Ja, wenn gerade nichts anderes kommt, würde ich gerne die Aktion ansprechen, muss ich auch keine GEMA. Ich wollte mal eben fragen, wer von den hier Anwesenden beschäftigt sich damit, macht das aktiv und hat sich schon den aktuellen Sampler angehört, der da existiert? Die überwältigende Mehrheit. Also, der Sampler, also für Gelsenkirchen kann ich sagen, macht das der Andreas Hecht, der hat sich auch ins Pad eingetragen, dort beim Radberg. Der ist da involviert in der ganzen Geschichte, zusammen mit dem Heiko Jelnika. Ob der noch was macht, weiß ich nicht, aber da stehe ich nicht im Thema für Gelsenkirchen. Ich weiß, dass es aber jemanden gibt bei uns, der diese ganze Sache bearbeitet. Bei uns in Krefeld haben das die Juppies übernommen. Also ich kann ja nur so sagen, der Sampler ist gar nicht gut angekommen bei den entsprechenden großen Diskotheken und Kneipen. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Moment. Ich war mit mp3ht.de, glaube ich, Seite. Das ist eine GEMA-freie Seite für elektronische Musik, also House, Trance, Techno, weil ich eher auch in Disco arbeite und auch aus dieser Schiene eher komme. Der hat mir heute per Dropbox 16 Lieder draufgespielt, also einen Dropbox-Ordner gemacht, wo 16 Lieder drauf sind, elektronisch, alle GEMA-frei, die wir benutzen können. Ich habe es noch nicht geschafft, heute mir den Lieder anzuhören. Ich schreibe mal eben meine E-Mail-Adresse in Chat. Jeder, der da Interesse hat an diesem elektronischen Sampler, ich werde es auch noch über die NRW-Liste jagen, wenn ich mir das morgen angehört habe und die Rechte aber auch einzuleiten, kann gerne mir eben eine E-Mail schicken, dann wer entsprechend einen Dropbox-Account hat, dann lasse ich die frei, kann sich jeder die Lieder anhören und sich dann andere Samples daraus basteln. Also einfach nur von dem normalen Set Intro nehmen, das Outro nehmen und dann aus diesen 16 Liedern sich eine Stunde Musik basteln. Ein paar Lieder davon habe ich schon gehört, die kann man auch auf mp3.ht hören, wer es möchte. Sind definitiv besser, mainstreamfähiger und kann ich absolut nur empfehlen. So, ist aber auch genauso so, dass die Leute keine Lust haben, eine Stunde lang die Musik auszumachen, sondern eher eine kurzfristige Art oder sonst was regeln werden. Problem leben. Ja, im Moment, die Aktion Musik aus ist ja schon vorbei, die sollte Samstag sein. Die ist nicht wichtig. Wichtig ist jetzt der kommende Samstag. Dort, wo von 23 Uhr bis 0 Uhr eine Stunde GEMA-freie Musik gespielt werden soll. Und von daher habe ich mich auch darum gekümmert, einen anderen Sampler zu organisieren, weil ich finde den auch einfach nur grauenhaft. Den kann man schlichtweg nicht nehmen. Und deswegen habe ich probiert, etwas zu finden, was ein bisschen mainstreamhafter ist. Das ist ein Thomas John aus Nürnberg, der die Seite betreibt. Mit dem habe ich länger telefoniert. Der war da auch sehr begeistert von dieser Funktion. Das schade, dass es jetzt nur in NRW stattfindet, aber ist auch für die Zukunft da aufgeschlossen. Er hat auch schon Kontakt mit Daniel, um da zukünftige Aktionen besser zu planen und eventuell auch ein GEMA-freies Portal zu bewerben, wenn das entsprechend gut ist und die technischen Sachen so ein bisschen zu klären. Ja, auf jeden Fall, ich wollte nur darauf hinweisen, es gibt dann einen weiteren Flyer oder beziehungsweise Sampler. Einzige, wenn man dann die Lieder da macht, dann muss ich mal gucken, ob ich das die Woche noch schaffe oder jetzt ja, morgen, übermorgen. Wenn man auf der Seite ist, wo man auf der GEMA-Seite, wo man sich Sampler und so weiter runterladen kann, ist ja auch die Playlist. Die Playlist müsste dann einmal überarbeitet werden und die Lieder sind auch alle schon genehmigt. Heißt, dürfen wir auch in Clubs spielen. Ich habe noch eine Frage an Chrissy. Ja, bitte. Chrissy, nur zum Verständnis für mich. Wie funktioniert das bei euch, mit wenn ihr eine Mail kriegt an den Vorstand, @vorstand.de, sage ich jetzt mal. Ich warte seit September auf eine Antwortmail, die sehr, sehr wichtig ist für mich hier und für meinen Kollegen, der heute hier sitzt auch. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Da geht es auch um Parteimaßnahmen. Und habt ihr so einen, so einen Ordnerstammbaum, wo er sagt, nicht ganz so wichtig, muss ich nicht antworten, wichtig, muss ich sofort bearbeiten? Oder entscheidet jedes Vorstandsmitglied selber, wo er sagt, da antworte ich überhaupt nicht drauf, das sitze ich aus oder wie auch immer. Gibt's da irgendwie etwas, so ein Baum dafür, wie ihr das macht? Also es gibt diesen Request-Tracker und der schickt mir eine Mail in mein normales Postfach. Also ich habe dieses Piratenpartei NRW-Postfach und da bekomme ich halt eben die Nachricht, dass vom Tracker mit der Nummer so und so was reingekommen ist und da ist dann eben auch der Betreff zu sehen und wer mir das geschickt hat. Und dann kann ich das öffnen und bekomme dann einen Link, der mich weiterleitet zum Online-Tool davon. Also das ist dann halt quasi so wie ein E-Mail-Postfach, was sich eben auf einer Browser-Seite befindet. Und da kann ich das dann eben kommentieren oder beantworten. Und manchmal ist es so, dass diese Sachen dann so weit runterrutschen, dass man sie plötzlich nicht mehr auf dem Schirm hat. Das ist sehr doof und ich bin dann immer dankbar, wenn die Leute, die was haben, dann auch nochmal darauf aufmerksam machen. Also wenn du jetzt merkst, dein Ticket wird nicht bearbeitet, aber das ist wichtig für dich, dann schreib einfach nochmal eine Mail an uns und sag bitte nochmal bearbeiten das Ticket XY und dann schickst du mir das rein, damit ich sehe, dass es eben weiter oben ist. Es gibt halt eben auch Sachen wie solche Ordnungsmaßnahmen beispielsweise, wo man dann halt weiß, es dauert ein bisschen länger, weil sich da jeder so ein bisschen auf seinen Stand lesen muss, seine Meinung bilden muss. Dann gibt es da schon die ein oder anderen Gespräche, die im nicht öffentlichen Teil stattfinden. Und entweder nach der Vorstandssitzung oder wo man dann auch Leute zu einlädt und mit denen darüber spricht. Aber ich habe deins jetzt tatsächlich auch gerade nicht auf dem Schirm und es wäre total toll, wenn du einfach nochmal eine Mail schreibst und dann sagst, bitte nochmal Hinweis auf das Ticket so und so und das, damit wir das auch wieder bemerken. Also manchmal geht es halt einfach wirklich unter und das tut uns dann auch sehr leid. Also mir tut es gerade leid, dass ich deine Anfrage jetzt nicht so beantworten konnte. Kann ich das auch ist nicht tragisch. Ich habe dazu schon 3 Nachfragemails geschickt, nur mal am Rande. Da würde ich gerne was zu sagen. Gibt es, wenn das passieren sollte, wie Chrissy schon sagte, ist sicherlich keine böse Absicht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr dann damit umgehen könnt. Zum einen sind halt alle 14 Tage die Vorstandssitzungen, ist richtig, die nächste ist am Mittwoch. Dieses Pad versuche ich immer möglichst 24 Stunden vorher anzulegen, dann kann man sowas auch eintragen nach dem Motto Rückfrage zum Ticket so und so. Ansonsten gibt es auch immer noch die Möglichkeit, dass ihr mich direkt kontaktiert. Wie Chrissy sagte, ich arbeite im Vorstand ein bisschen zu. Ich habe dann auch die Möglichkeit, da nochmal direkt auf die Füße zu treten, nach dem Motto, hier, da liegt so und so das und das vor. Oder ihr schreibt eine Anfrage an den Kontakt beziehungsweise an die Verwaltung mit Rückfrage zum Ticket so und so. Liegt seit dann und dann beim Vorstand. Der Vorstand hat so viel an Tickets, was da jeden Tag reinkommt. Das kann einfach mal passieren, dass es untergeht. Und dann suche ich mir jemanden aus der Verwaltung und bitte den nach dem Motto, kannst du da mal nachhaken? Und wir treten in unserem Vorstand dann nochmal mächtig auf die Füße. Das kann ich ganz gut. Okay, habe ich verstanden. Also okay, ich mach's das so. Jürgen? Also die Claudia ist auf jeden Fall die Cheffüßetreterin und wir bekommen auch entweder jede Woche oder alle 2 Wochen das Wort zum Sonntag oder dieses Mal war es das Wort zum Montag und dann tritt sie halt so lange auf uns rum und nörgelt, bis wir dann halt das machen. Also wenn ihr möchtet, dass es zuverlässig bearbeitet wird, dann sagt das der Claudia, die moppert dann. Okay. Der Frank. Eine Hinweis. Ein Hinweis für Jürgen. Am besten ist es, da du ja eine Rückantwort mit der Request-Nummer bekommst, auf die auch antworten, dann landet es nämlich im gleichen Suite, eröffnet dich noch ein neues und die Leute wissen sofort wieder, dass es ganz oben steht. Okay. Also ich hätte auch mal eine Frage, da da ja offenbar doch ein ganz hohes Aufkommen ist und da auch das eine oder andere hinten überfällt. Man will ja auch nicht alle 2 Tage eine Mail schreiben, so nach dem Motto, Mensch, die tun ja gar nichts, sondern man wartet ja auch eine gewisse Zeit lang. Wenn wir einen Termin planen wollen, wie viel Vorlauf sollte ich dem Vorstand geben, sag ich mal, wenn wir das an euch schicken? Es kommt drauf an, was für ein Termin das ist. Also wir hatten im Kreis Warndorf zum Beispiel vor, eigentlich eine Kreismitgliederversammlung im Dezember abzuhalten, aber das ist jetzt eben nicht bearbeitet worden, auch auf Nachfrage nicht und jetzt ist es einfach zu spät. Die Ladefrist ist jetzt durch, also den können wir jetzt absagen, den Termin. Wir haben gestern so miteinander gesprochen und überlegt, ja, wie früh sollte man sich denn auf die Socken machen und das anmelden beim Vorstand? Also rausgegangen war das, glaube ich, am 28. Oktober oder 3. November. Irgendwann dann ist das an den Vorstand rausgegangen. Also eine Sache dazu, entschuldige Chrissy. Ihr solltet darauf achten, dass es immer an die richtigen Adressaten geht. Das macht zum Beispiel keinen Sinn, das war jetzt nicht ganz das, was du meintest, aber wenn ein Finanzantrag an die Schatzmeisterei geschickt wird. Generell, also so 4 Wochen, ja, im Zweifel aber auch ein Vorstandsmitglied sonst mal explizit selber anschreiben. Das funktioniert teilweise dann einfach besser. Also es ist natürlich jetzt ziemlich blöd, dass das bei euch nicht funktioniert hat mit der Kreismitgliederversammlung und dann halt, ja, das ist, was die Claudia sagt, schon ziemlich richtig, dass ihr euch dann auf eine Person dann drauf stürzt und sagt irgendwie, ja, Chrissy, hier, wir möchten, dass dass dieses Ding da durchgeht und warum passiert das nicht, dann ist es meistens so, dass ich dann beispielsweise den Jörg nochmal anschreibe und der Jörg dann sich nochmal um das Ticket kümmert. Und das ist halt, ja, das würde funktionieren. Wenn ihr eben diesen den Zeitraum einhaltet, den ihr haben müsst, also es gibt ja laut Satzung eben diese Verordnung, bis wann ihr eingeladen haben müsst oder was ihr überhaupt eingereicht haben müsst, dann schreibt das eben so, wie es in der Satzung vorgegeben ist. Und im besten Falle, und ich sage mal zu 95% ist das auch so, schreiben wir die Leute dann an und sagen, Entschuldigung, da fehlt dieses und jenes und da tritt uns auch die Claudia auf die Füße, dass wir dann auch den Leuten ordentlich antworten. Und wenn ihr penetrant genug euch meldet, dann werden wir das auf jeden Fall realisieren. Es tut mir halt auf jeden Fall immer sehr leid, wenn wir feststellen, dass wir irgendwas verbaselt haben, weil wir gerade zu viel zu tun hatten oder das nicht registriert hatten, dass uns da was durchgegangen ist. Ich hätte da nur noch eine Frage zu der GEMA-Aktion bzw. dem BPT. Ja, bitte. Da wird irgendwas gemailt, von dem Jahrhunderthaus am Freitag, dass da irgendwas wäre. Aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau, ob es jetzt GEMA ist oder Treffen, Vortreffen zum BPT oder so, Kennenlerntreffen. Oder ob es gemischte Veranstaltung war, irgendwie habe ich da was, aber ich weiß nicht mehr, was es genau war. Weiß da jemand was? Sollte nicht freitagsabends die Aussprache stattfinden? Yep. Im Kongress oder was? Im Kongress? Genau, stattfinden sollte es eine Stunde keine Musik geben. Wobei mir auch schon von allen Gastronomen gesagt wurde, das wird nicht gemacht. Ich glaube, das wurde auch nicht großartig gemacht oder beworben von Piraten. Wichtig ist halt jetzt der 24., dass man möglichst diese Woche noch das Maximum an Locations, Discos, Bars anschreibt. Es kann jede Eckkneipe sein, jedes Eiscafé theoretisch. Jeder, der irgendwie in irgendeiner Weise Musik spielt und von diesen Erhöhungen betroffen. Und da dann halt nach Möglichkeit Flyer, Playlist, Musik verteilen. Aber irgendeine Veranstaltung im Jahrhunderthaus gibt es nicht in Bochum. Zu musst du die Leute anfragen. GEMA. Musst du die Leute anfragen, die sich für Bochum eingetragen haben, für Bochum zuständig sind, oder den Daniel fragen? Ich glaube, er meint die Veranstaltung nach dem BPT im Jahrhunderthaus am Samstag. Ach, die ist nach dem BPT. Ja, logisch. Ich habe irgendwas mit Freitag, also vor dem BPT gehört. Ja, die haben irgendwo eine Lokalität in Bochum ausgemacht für die, die zum Bundesparteitag anreisen, als allgemeiner Treffpunkt. Das hat aber nichts mit der GEMA-Aktion zu tun. Dieser Real-Life-Dicker-Engel mit Bundesvorstand. Ach so. Ich dachte, das wäre wieder so wie übliches Kennenlerntreffen. Ja, so in der Art. Da kannst du dann hingehen und wenn du das auf dem Bundesvorstand hast, dann nimmst du Social Media mit und machst da Party. Gut, ich wohne nämlich nur 500 Meter entfernt. Ja. Steht aber im Pad, dass der dicke Engel live ist. Die hatten auch die Kneipe genannt in Bochum. Ja, bei der Ankündigung vom BPT habe ich das nicht gesehen. Da steht gar nichts. Den dicken Engel-Link habe ich nicht. Dann bin ich aber wohl blind. Ich hatte das schon gesehen. Hat denn jemand? Das ist das Jahrhunderthaus. Das ist keine Kneipe. Das ist das Haus der Gewerkschaft hier in Bochum. Hm. Ja, gut. Mainben, wie lange bist du noch da? Boah, 20 Minuten. Stop Poker, wäre das für dich okay, wenn wir den Mainman noch mal kurz vorziehen für die AV Pampa? Ja. Okay, vielleicht kannst du ja mal so einen kurzen Überblick geben, wie es bei euch so läuft. Oder wenn jemand Fragen hat an ihn, wie es zur Aufstellungsversammlungsorganisation steht. Ich würde ja gerne mal wissen, wie der Koch damit klarkommt, dass wir ihm vegane Rezepte geschickt haben. Ja, es gibt, wie soll ich sagen, Ochse am Spieß. Was gibt's? Ochse am Spieß. Für die Veganer? Ja, klar. Nein, Spaß beiseite. Der ist da ganz aufgeschlossen. Wir sollen dem die endgültigen Mahlzeiten, glaube ich, 2 Wochen vorher sagen oder 4 Wochen. 4 Wochen. Dem seine Küche werden das vorher ausprobieren. Das heißt, sie werden so eine Art veganen Kochkurs vorher machen, gucken, wie werden die Klamotten zubereitet, wie schmeckt das und so weiter. Die werden sich also ordentlich darauf vorbereiten, so dass das vegane Essen dann auch vorzüglich schmeckt, wobei ich mir das ja leider nicht vorstellen kann. Ja, cool. Kannst du ja dem Koch sagen, ich komme vorher vorbei und wenn die das dann vorkochen, dann teste ich das. Ja, dann verbindest du dich am besten mit dem Ling Ling. Der steht auch im Forum, im Wiki, deswegen bei der Organisation und Catering. Dem hat sie auch noch geschrieben. Der organisiert das komplette Catering, der ist auch mit dem Catering in Kontakt. Ha, das wäre super. Achso, Chrissy? Ja, Frank? Ich habe da noch eine Frage, weil das wird uns... Auch für AV Pampa, weil das ist jetzt zuerst dran, weil der Mainman nämlich nicht lange da ist. Nee, dann AV Pampa. Möchte noch jemand was zur AV Pampa wissen, außer wie es mit dem Essen aussieht? Braucht ihr noch Leute? Wir brauchen immer Leute. Also ich plane gerade die Teams, brauchen mal bestimmt noch 20 bis 30, werde ich aber nochmal über die NRW-Info schicken. Klar, umso mehr, umso komfortabler. Zum einen für die Garderobe, die möchten wir besetzen, und Parkplatzwächter, also die da die Parkplatzeinweisung machen. Das sind so die Hauptbaustellen, die personalintensiv sind, sehr anspruchsvoll, und das möchte ich möglichst viele Leute haben, damit jeder maximal so 1,5 Stunden, weil mit diesen Aufgaben betraut ist, damit jeder möglichst viel von der Erfahrung mitbekommt. Das heißt, umso mehr Leute sich da beteiligen, jeder ist willkommen, werde ich auch nochmal rumschicken. Ich weiß nicht, wie weit das Shuttle-Konzept ist, das sollte diese Woche fertig sein. Es wird also vor mir, ich denke, im Laufe dieser oder nächster Woche, spätestens Ende nächster Woche, 500 oder 600 Mails geben, per NRW-Info und NRW. Jede E-Mail für ein eigenes Thema, zum Beispiel Übernachtung, Catering etc. pp. Das heißt, es wird für jedes Thema eine einzelne E-Mail geben, wo ich dann beschreibe, was ist, wo noch Baustoffen, wo ich informiere, vor allem über Shuttle-Konzept, wie funktioniert die Buchung, ab wann fahren die Leute los. Ich kann auch jetzt schon mal eindringlich darauf hinweisen, auch wenn das noch nicht abschließend fertig ist, bitte im Wiki bei Teilnehmer eintragen, ab wann man von Köln bzw. Dortmund losfahren möchte. Weil aufgrund der Informationen, die wir uns dann später aus dem Wiki ziehen werden, werden die Busse gebucht. Das heißt, wenn sich da nur 10 Leute eintragen, ist das Problem, dann können wir nicht einschätzen. Wenn da dann auf einmal 60 Leute stehen oder nur 100 Leute und wir haben nur einen Bus für 20 Personen da, ist es schlecht. Also da nochmal eindringlich darauf hinweisen, wird aber auch mal kommen mit der Bitte um Weiterleitung auf die Stammtisch-Mailinglisten, regionalen Mailinglisten etc. Ja, der Bus, wir haben gerechnet, 50 wird ausgelastet mit 43 Personen, so dass wir so 45, 43 Personen, 5 bis 7 Sitze werden immer einmal verhalten für eventuelle Nachzügler, die dann spontan entscheiden, mit dem Bus zu fahren. Bei einer Auslastung von 50 Personen haben wir 6,50 Euro mit 6,50 Euro pro Fahrt. Und wer schenkt das Freibier aus? Alkoholverbot. Ja, aber nur du, Andreas. Nein, ich nächste Woche nicht mehr. Ab nächste Woche darf ich wieder und dann gibt es erstmal eine Flasche Jack Daniels auf Ex. Okay, kann ich nachvollziehen. Also besoffen in der ersten Reihe wird es nicht mehr geben, aber wir haben ja unsere Single Malt Piraten und wenn die sich da gediegen ein Fläschchen aufmachen und das in ihrem Whiskyglas trinken, dann ist das so irgendwie, wenn keiner hinguckt und man sich nicht gegenseitig verpetzt, halt wie immer möglich, denke ich. Ach, wir haben auch, die Information ist, glaube ich, noch nicht verbreitet worden. Wir haben ja den Caterer, der ist eben ehrlich direkt mit direktem Durchgang, da ist keine Tür zwischen nix, zur Stadthalle. Da ist oben das Restaurant und wir haben unten noch eine Disco. Die wird später aufhaben, am Samstagabend. Da wird es Disco geben mit schöner Musik. Die DJs stehen noch nicht fest. Wir schauen mal, was wir da noch gezaubert kriegen. Das werden also auf jeden Fall alles Piraten sein. Ich dachte so an drei Piraten, die jeweils so 2 Stunden Programm spielen, dass sie so ein bisschen Abwechslung haben. Und da kann dann jeder sich entsprechend verhalten und trinken. Habt ihr auch Luftgewehre, Andreas? Ja, ich wollte eigentlich piratiges Luftgewehrschießen anbieten, aber wir hatten dann gedacht, nein, das machen wir beim AV besser nicht, aber wir haben 2 Kegelbahnen dran, wo sich da jeder beteiligen können. Wir haben schon gedacht, Vorstand gegen Basis, Kegelturnier. Ich fände das mit dem Luftgewehr ganz gut, aber das letzte Mal hatte ich ein Luftgewehr in der Hand, da war ich ungefähr 11. Nee, wir hatten ja dieses Barcamp im Märkischen Kreis, wo ja Jürgen aus Gelsenkirchen auch da war und 2, 3 andere Leute. Da haben wir dann sehr lange Luftgewehr geschossen. Das Lustige war, dass der Jürgen, ein ganz, ganz großer, langer Raum. Da haben wir halt von 10, 15 Meter Luftgewehr geschießen, schön auf Breitscheiben und geguckt, wer am besten kann. Ja, und der Jürgen hat aber hinter diesem Raum in diesem Schlafraum geschlafen und irgendwann später wollte ich meine Waffe neu kalibrieren, weil das Zielfernrohr nicht ordentlich aussah. Ja, und dann musste ich halt von 2, 3 Metern aufschießen und so gehen, dass ich auch ja treffe. Und er dachte dann später, die Dinger schlagen die Bomben ein bei ihm. Oh nein! Ich bin hinter der Kreissäge in Deckung gegangen, weil das immer geklatscht hat. Das hat immer bum, bum, bum. Ich denke, verdammt nochmal, um das nur ganz kurz. Ich denke, was machen die da draußen? Das war morgens um 5:30. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, die schießen Luftgewehr. Das waren 8er Bohlen, die dazwischen waren. Dann habe ich meine Luftmatratze genommen und bin hinter Achim seine Kreissäge in Deckung gegangen und habe dann versucht, weiterzuschlafen, ne? Ja, mit der Luftmatratze vor dem Luftgewehr flüchten. Ja, bitte? Mit der Luftmatratze vor dem Luftgewehr flüchten. Ja. Ja, war eine sehr interessante Angelegenheit. Aber nein, erstens hätten wir nicht die Lokalität gehabt und zweitens gibt es ja so fanatische Waffenrechtsgegner und die denken ja, selbst Luftgewehr wäre eine Waffe und wir wollten da ja nicht noch mehr Konfrontation und Provokation. Aber ich denke, so eine Kegelbahn ist mal auch was anderes. Da können wir schön kegeln. Ich bin dafür. Ansonsten noch eben an Informationen. Übernachtungen. Hat der noch irgendeiner Fragen zu? Weiß einer nicht, an wen er sich wenden soll, wo er übernachten soll oder ähnliches? Also ich schlafe beim Kerkermeister. Kann man da in der Halle schlafen? Nein, in der Halle ist Schlafort. Wo gibt's denn noch Betten? Jugendherberge zum Beispiel. Die Jugendherberge ist noch frei, die haben wir komplett geblockt. Das ist mein persönlicher Ansporn. Da mir gesagt wurde, da wir A, am Arsch der Welt sind und B, Scheiße zu erreichen und C, wir Winter haben, werden wir mindestens 250 Personen übernachten, wenn nicht mehr. Mein persönliches Ziel wäre es, wenn wir die Jugendherberge voll kriegen. Die hat 140 Schlafplätze. Eine Sekunde, ich schreibe gerade was. Also es wäre mein persönliches Ziel, wenn wir die Jugendherberge voll kriegen. Das kann ich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist super. Kann ich nur empfehlen, sich da anzumelden. Ich gucke gerade, das ist die richtige E-Mail-Adresse. Da hat sich jetzt einer den Übernachtungen angenommen, dem einfach eine E-Mail schreiben, der leitet dann alles weiter. Einzelzimmer auf 3 Sterne oder weniger? Mehrfachzimmer. Und ich möchte keine Klagen hören, Leute. Das ist eine Aufstellungsversammlung, da werden politische Weichensteller für den Bundestag gewählt oder zumindest die Liste dafür gewählt. Da brauche ich kein, wie sagt man so schön, Luxushotel mit irgendwelchem Luxus. Da kann man ruhig in Ruhe einfach mal auf dem Mehrbettzimmer schlafen. Das einzige Problem, es ist kein Problem mehr, da ist nicht übernet, wir werden aber Repeater zur Verfügung stellen, dass in der kompletten Jugendherberge, dass alle schlafen, dann auch Internet verfügbar ist. Also politische Nächte sozusagen. Ja, wer die Nacht zum Tag machen möchte, kann das ruhig machen. Und es ist immer noch so, dass sich jeder einzeln melden muss, ne? Ja, ich weiß, ich habe die Übernachtung abgegeben, weil ich halt so viele andere Pflanzen und habe deswegen am besten schlafen4avpampa@gmail.com. Der hat sich extra dafür Adresse eingerichtet, da eine E-Mail hinschreiben. Der sagt euch alles selber oder der leitet das alles weiter oder macht das. Ich weiß jetzt nicht, wie er es handhabt, ist nicht mehr meine Baustelle. Steht aber auch alles im Wiki drin. Kurze Frage an diese Aussprache, Link hier an Easy Early. Der funktioniert nicht. Ist das denn dieser dicke Engel-Geschichte, wo du den Link hier rausgeschickt hast, Aussprache Bochum Bufo? Easy? Ja, das ist das. Aber der funktioniert doch. Der funktioniert eigentlich. Bei mir nicht. Ja, du bist ja auch in Gelsenkirchen, da funktioniert ja nichts. Du bist ein Netter, warte, wenn ich hochkomme zu dir. Ja. Ja, das, was der Stoppoker meinte. Jahrhunderthaus Bochum, ab 19 Uhr. Freitag, dem 23. Welches ist unser Wiki wieder mal down? Nee, jetzt habe ich ihn. Gerade. Jetzt habe ich unseren Bernd Schlömer grinsend vor mir. Alles klar. Ja, ansonsten Informationen zum Internet. Wir haben jetzt zum Glück endlich die Angebote. Jetzt liegt es am Vorstand. Die Angebote sind, glaube ich, auch schon dem Vorstand weitergereicht. Ist das so, Chrissy? Jawohl. Habt ihr schon eine Entscheidung oder trefft ihr die am Mittwoch? Ich glaube, wir haben schon eine, aber ich weiß die gerade nicht auswendig. Gut, der Vorstand wird dann mitteilen, welches Internet es gibt. Ist da Unterschiede? Definitive Unterschiede. Ich kann das mal eben vorlesen. Also das Angebot von der DOCOM brauchen wir gar nicht weiter zu reden, das ist zu teuer. Folgende Angebote haben wir von der Telekom bekommen. Eine 2,5 Mbit-Leitung für 399 Euro. Eine 5-Mbit-Leitung für 674 Euro, eine 10-Mbit-Leitung für 799 Euro. Zusätzlich gibt es in den drei Fällen jeweils noch eine Bereitstellungsgebühr von 190 Euro. Und der Krösus wäre gewesen 34-Mbit-Leitung für 1200 Euro plus 2400 Euro Bereitstellung. Aus meiner persönlichen Warte gehe mal davon aus, der Vorstand hat sich dafür entschieden, die 10-Mbit-Leitung für 800 plus Bereitstellung für 1200 zu nehmen. Dann haben wir. Habe nachgeguckt, es war die 10 Mbit-Leistung. Also wird es die 10 Mbit-Leitung geben. Des Weiteren haben wir von dem Stadthaus noch DSL, glaube ich. Wir werden schon gucken, dass wir nicht nur diese 10 Mbit-Leitung haben, sondern auch aus anderen Quellen in irgendeiner Weise noch zusätzlich Internetkapazität kriegen. Wie da die endgültige Ausfertigung aussieht, kann ich leider überhaupt nicht sagen. Dafür ist die Technik da. Aber die Stadtheimbegehung war sehr, sehr konstruktiv, kann ich kurz erzählen. Ich hatte ja dazu aufgerufen, dass wir eine Stadtheim-Ortsbegehung machen. Da haben sich dann, glaube ich, knapp 20 Leute drin eingetragen. Über 30 waren dann da. Es war sehr, sehr konstruktiv. Wir haben sehr viele Dinge erfahren und besprochen. Unter anderem war die Technik auch da, die sich irren gemacht hat. Die kann allerdings auch noch gar keine Aussagen dazu treffen. Die sind noch mit dem BPT beschäftigt, weil die ja da natürlich auch helfend dabei sind. Wird dann nach dem BPT... Nach dem BPT wird dann die AG Technik sich auch der Aufstellungsversammlung annehmen. Das wird dann Anfang Dezember sein. Dann kann man dazu auch mehr sagen. Danke, Claudia. Klar. Da ist der Umlaufbeschluss fürs Internet. Ansonsten gibt es noch ein großes Problem. Das sind nämlich die Behindertentoiletten. Ich bin da kein Experte, ich habe mir die nicht angeguckt. Es scheint so, dass die beiden Behindertentoiletten jeweils bei den Damen und bei den Herren zu eng sind. Dass eventuell jemand mit einem großen Elektroroller da nicht reinkommt, Elektrorollo nicht reinkommt. Da sind wir gerade dabei zu gucken, was wir da machen können. Ob wir einfach die Tür rausreißen, dass da mehr Platz ist oder mal gucken. Auf jeden Fall, das ist das einzige große Problem, was jetzt noch hakt, an dem wir arbeiten. Ansonsten sind eigentlich, glaube ich, alle Bedenken, die irgendwann mal kamen, ausgeräumt. Es ist sehr konstruktiv. Ich kann auch nochmal Danke sagen an alle Leute vom Märkischen Kreis und vor allem an die ganzen Auswärtigen, Kölner unter anderem auch, Dortmunder oder wer weiß, wo sie alle herkommen, die uns tatkräftig bei der Ausführung der Veranstaltung unterstützen. Also es ist einfach, läuft prima. Wie sieht denn das bei euch mit den Handynetzen aus? Ich meine, ich kenne das selber hier von meiner Pampa. Da klappen die E-Netze nicht. Wie sieht denn das bei euch aus? Klappen da alle Netze oder die über eine spezielle SIM-Karte mitnehmen? Also wir haben den UMTS-Masten direkt auf dem Dach. Normalerweise fallen die Dinger nicht nach unten, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass ich mit meinem Handy dann Bombenempfang habe. Also ja, also man, die Netze sind definitiv da. Wie es dann im E-Netz aussieht, weiß ich nicht, denke ich aber schon. Also kommen definitiv gar keine Probleme. Das heißt, theoretisch kann sich jeder sich seinen eigenen UMTS-Stick mitbringen, falls vorhanden. Merci, genau das wollte ich hören. Das kann eben bitte nicht jeder machen, weil wenn die Masse der Sticks und so weiter und Handys nachher, wenn die alle versuchen ins Internet zu gehen, überlagern die sich gegenseitig und dadurch hat später keiner Empfang. Ja, wobei ich nicht davon ausgehen werde, dass 50 Leute einen UMTS mit Stick mitbringen. Ich glaube, es wird die Minderheit sein. Ich habe auch einen, werde ich wahrscheinlich nicht mitbringen. Ich glaube nicht, dass so viele Leute so ein Ding haben und dann auch mitbringen. Dafür haben wir ja dafür jetzt gesorgt, dass ein Internet da ist. Chrissy, darf ich nochmal eine Eigenwerbung ganz kurz loslassen? Eine Minute. Also wenn das jetzt nicht irgendwie für deinen persönlichen Klamottenkatalog ist, dann darfst du das schon machen. Nein, natürlich nicht. Naja, nur ich bitte dich. Also ganz kurz, wir haben morgen in Gelsenkirchen eine tolle Veranstaltung. Wir haben den Polizeipräsidenten zu Gast und der referiert über das neue Sicherheitskonzept Schalke. Und für die im Umfeld, natürlich für dich, Andreas und Kerkermeister und so ist es zu weit, aber die Zuhörer und Daseinsleute hier im Umfeld, wir haben noch Plätze frei. Das ist morgen Abend in der Gastronomität Haus Buchholz in Gelsenkirchen, Devenstraße 2 ab 19 Uhr. Und würden uns freuen, wenn dieser und jener nochmal kommen würde. Gerade Schalke ist sicherlich ein interessantes Thema. Natürlich nicht für die Dortmunder, ist klar. Aber ansonsten würden wir uns freuen, wenn dieser und jener noch kommen könnte. Wir haben noch ein paar freie Plätze. Dann empfehle ich dir, schreib einmal über die NRW-Info. Wird wahrscheinlich zu knapp sein, aber über die NRW-Liste. Da kriegst du wahrscheinlich mehr interessante Zuhörer, die sich vielleicht noch kurzfristig daran beteiligen möchten. Da muss ich immer erst auf einen Moderator warten. Ich weiß nicht, wie das geht, um ehrlich zu sein. Abonnieren. Ja, das weiß ich eben nicht. Naja, gut, ist ja auch egal. Kam mir jetzt nur in Sinn, weil ein Haufen Leute hier sind. Vielleicht ist dieser und jener Essen, Bochum, wie auch immer, die aus der Nähe sind. 19 Uhr geht's los. Wäre also eine super Sache. Möchte sonst noch irgendjemand etwas erfragen, wissen, anmerken? Ja, ich würde dich gerne mal fragen, ob bei euch was geplant ist wegen Mitgliedsausweisen, die noch fehlten bei der letzten Verteilung, wann die nachkommen. Mahlzeit. Was? Nee, will der Andreas was dazu sagen, ja, oder was? Kurz nach 7 Feierabend gemacht, keine Ahnung. Der Andreas, der telefoniert jetzt mit uns. Ja. In Ordnung. Muss der KI mir aber rausschneiden. Ist er noch auf dem Termin, von dem ich nicht wusste. Ich weiß es nicht. Nix da, das darf jeder mitkriegen, wer hier stört. Ja. Ja. Na, ich rede dem jetzt einfach dazwischen. Jetzt kommt die Geheiminformation, der müsste leise sein. Das passiert nicht. Ja, genau, jetzt erfahren wir nämlich, dass die AV Pampa voll den Bach runtergeht. Ah ja, so, jetzt ist er stumm gestellt. Guten Abend, Chrissy. Hallo, Korax. Also, erst die Frage mit den Mitgliedsausweisen, oder möchtest du was dazu sagen? Korax, möchtest du was zu Mitgliedsausweisen sagen? Oh, nee, ich habe jetzt nicht gehört, dass eine Frage aktuell ist. Hat mir nur gedacht, der Andreas schwemmt hier rum. Nee, also erstmal zu den Mitgliedsausweisen. Wir haben welche natürlich wie immer herumliegen. Und das ist allerdings auch wieder einer der Bereiche, die nicht meine Bereiche sind, nämlich die von den Verwaltungspiraten. Und das sind dann halt unter anderem der Jörg, der solchejenige hat, und auch der Carsten. Und wenn du etwas mehr zu den Ausweisen wissen möchtest, also die Claudia weiß auch immer was dazu, weil sie ständig gefragt wird nach den Leuten, dann kann die Claudia auch was dazu sagen. Aber meistens sind das halt so, dass der Jörg und der Carsten da mehr Bescheid wissen. Claudia, möchtest du irgendwie was dazu beitragen? Ja, bitte. Ganz wichtig. Bitte sag etwas dazu. Thema Mitgliedsausweise. Also einmal eine Bitte vorab. Es bringt überhaupt nichts, wenn regelmäßig über Kontakt oder Verwaltung oder sonst was angefragt wird. Die Mitgliedsausweise bei den Neumitgliedern werden bestellt, sobald der erste Beitrag bezahlt worden ist. So, es geht aber nicht für jeden Mitgliedsausweis einzeln eine Bestellung raus, sondern gesammelt von Zeit zu Zeit. Ich meine, so alle 6 Wochen, da will ich mich jetzt aber nicht drauf festlegen. Diese Ausweise werden nicht hier in NRW gedruckt. Die Partei hat 2 Druckmaschinen, die eine steht in Niedersachsen, die andere in Bayern. Im Moment ist wohl das Problem, dass mal wieder keine Rohlinge da sind. Auch diese Rohlinge sind bestellt. Sobald die Mitgliedsausweise im Landesverband eintreffen, werden die, wo Kreisverbände oder Piratenbüros sind, weitergeleitet an die Kreisverbände bzw. an die Piratenbüros. Die Verteilung an die Piraten, die nicht anderweitig organisiert sind, übernimmt dann der Landesverband. Aber die 12. Nachfrage zu dem Thema, ja, ich kann es verstehen, aber beschleunigt den Prozess nicht. Wir kriegen pro Tag ein paar Dutzend Mails rein in die Verwaltung, in den Kontakt. Und wenn jede zweite Mail mit dem Satz endet, ach und was ist mit meinem Mitgliedsausweis, das nervt nicht nur, das kostet Zeit, das behindert uns auch in unserer Arbeit. Ja, Claudia, habe ich ja Verständnis für, aber ich warte jetzt 9 Monate und nicht 6 Wochen. Ich habe gerade eine Stimme im Hintergrund, Entschuldigung, ich habe schon Stimme im Kopf. Ich habe jetzt deinen Klarnamen nicht, deswegen kann ich jetzt gerade ad hoc nicht nachgucken, woran das hakt. Ich kann dir nur sagen, dass ich selber 11 Monate auf meinen Mitgliedsausweis gewartet habe und ich weiß, dass ein Mitglied unseres Landesvorstandes im Moment selber noch keinen hat. Die Dinger beschleunigen die Akkreditierung etwas, sind aber absolut nicht das Mega-Heilmittel, dass die Akkreditierung schneller läuft und ansonsten... Ja, es ist schön, das Ding im Portemonnaie zu haben, aber einen wirklich praktischen Nutzen für die tägliche Arbeit hat das Ganze einfach nicht. Ich kann die Ungeduld in Teilen nachvollziehen, aber wie gesagt, also, sobald die Dinger da sind, werden sie vom Landesverband verteilt. Wir haben da keinen Einfluss drauf, weder auf die Geschwindigkeit noch auf die Reihenfolge, in der die gefertigt werden. Da kann auch ein Jörg oder ein Carsten nichts dran ändern. Das ist einfach leider Gottes so. Es tut mir leid. War ja auch nur eine Frage. Nein, also ist ja auch okay. Die wird ja auch oft gestellt. Ich war gestern, oder letzte Woche eher, auf dem Piratenstammtisch in Remscheid und da kam einer von den Piraten, das war, glaube ich, der Vorstandsvorsitzende vom Büro, kam damit, dass er die Möglichkeit hätte, solche Ausweise zu drucken. Und auch 2 Druckmaschinen bei sich in der Firma hätte und wollte sich jetzt beim Vorstand melden. Ist da schon irgendwie was bei euch eingegangen? Also ich weiß gerade von nix. Alles klar. Aber ich bin gespannt, ob es uns irgendwie helfen kann. Das weiß ich halt leider nicht. Das fällt außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches. Bitte? Können wir die Ausweise nicht einfach wieder abschaffen? Ja, also bis auf Nachfragen Und an einem Parteitag vielleicht eine Stunde weniger Arbeit machen die halt nicht so viel. Also die sehen halt schön aus und haben die gleiche Form wie meine EC-Karte. Aber ansonsten, nee, also weiß ich nicht. Irgendjemand hatte eben noch eine Frage zu seiner Mitgliedschaft, glaube ich. Aber der Schein, ach, der Joyce. Ja, dann sprich doch. Okay, wenn das kompliziert ist, dann schreib an Verwaltung. Ja, dann melde ich an das Verwaltungsteam. Genau, dann schreib an verwaltung@piratenpartei-nrw.de. Die kennen sich mit komplizierten Dingen aus. Und schreib bitte dann auch deinen Namen und Anschrift rein und so, weil es kommen da ganz viele Anfragen rein, mit denen kann man aber nichts anfangen, weil man nicht weiß, wer das überhaupt ist. Ja, das stimmt. Das wäre total klasse. Ach so, ja, die haben mich aber schon zum Vor, die haben gesagt, das ist ein Fall für den LAVOR. Also ich denke, das heißt Landesvorstand. Und da ist dann, glaube ich, der Carsten dafür zuständig. Ich glaube, da haben wir beiden schon gemailt. Ich glaube, ich weiß, worum es geht, ja. Es geht darum, dass ich schon bezahlt habe, aber ich habe noch keine. Und ich wollte zum Bundesparteitag, da wollte ich dann mal mitbestimmen. Ach, du bist das. Das habe ich dir doch hier im Mammel auch schon erklärt. Kontoauszug ausdrucken, Zahlungsbeleg mitbringen und dann klärst du das bitte vor Ort in Bochum an dem NRW-Stand. Dann kriegen wir das alles schon untereinander. Das habe ich dir doch schon vor ein paar Tagen hier im Mammel erzählt. Du hast gesagt, das ist eine Bundesgeschichte und deswegen wird das kompliziert. Ja, hier, selbst wenn es eine Bundesgeschichte ist, hier kann ja der NRW... Vorstand oder Claudia aus dem Verwaltungsteam auch nicht weiterhelfen, weil das ist halt so. Okay. Gut, Chrissy? Anwesend. Zwei kurze Fragen noch. Erstens, weißt du, wann der Tag der politischen Arbeit 2013.1 vergeben wird? Nein. Ist das bei euch jetzt am Mittwoch auf der Tagesordnung? Weiß ich nicht, habe ich noch nicht gelesen. Nein, bisher nicht. Die ist aber auch noch nicht offiziell offen. Was? Die ist noch nicht angelegt, die Tagesordnung. Steht die natürlich frei, die anzulegen. Nee, es ging ja darum, dass ja dieses Konzept übernommen worden ist, auch nachdem der Herr Hammer ja weg ist. Wir hatten eine Bewerbung eingereicht und wir wollten mal nachfragen, wann da eine Entscheidung kommt. Weil ist ja bald. Ja, kann ich dir gerade nichts zu sagen, aber kann ich mit auf die Tagesordnung nehmen, beziehungsweise kannst du dann selber draufschreiben. Da würde ich gerne ergänzen. Ich finde es ganz praktisch, wenn der Vorstand möglichst dann auch Mittwoch sich schon mal entscheiden könnte, generell für 2014 auch schon Ausschreibungsfristen vielleicht wieder festzulegen oder in Konsens zu bringen. Dass man weiß, wie lange ist die Ausschreibungsfrist für den Landesparteitag 1 2014, Landesparteitag 2 2010, dass man sich das da schon mal vorbereiten kann. Also da haben wir die AG Events mit beauftragt, dass die sich mit solchen Sachen beschäftigen sollen. Die sollen einen Ausschreibungskatalog für solche Parteitage anlegen und dann solche Parameter festlegen, wie ihr ja jetzt schon für die AV Pampa hattet. Sowas wie, wie viele Übernachtungsplätze gibt es, wie viel kostet die Hallenmiete, wie viel kostet die Technik, das Internet, tralala, dass man am Ende so eine gute Gesamtübersicht hat, damit wir einmal so eine unverständliche Diskussion, wie wir das jetzt bei meiner Tagen hatten, nicht nochmal haben und damit eben auch klar ist, ab wann man sich bewerben kann und darf und soll für welche Bereiche. Und da ist aber, wie gesagt, die AG Events dran und sobald die das ausgearbeitet hat, die wird jetzt immer mit uns so ein bisschen Rücksprache führen, was ihren Stand angeht und dann werden wir das baldmöglichst in deren Hände geben, damit dann solche Sachen über die AG Events mit abgewickelt werden können. Darf ich dazu was sagen? Bitte, ich bitte darum. Also wir sind ja schon recht weit eigentlich mit der Planung und warten jetzt noch einen auf die Rückmeldung vom Vorstand. Ja, das stimmt. Ich habe das auch im Hinterkopf. Und wenn du am Mittwoch dabei sein möchtest oder jemand von der AG Event, so springt doch bei Gelegenheit bei und sagt, ihr habt noch nicht darüber gesprochen, was soll der Scheiß? Und dann darüber zu unterhalten. Gut, und das zweite Wochenende betreffen wird, FlauschCon. Ich konnte dich gerade nicht so gut verstehen. Kannst du nochmal sagen? Da wir uns am Wochenende mit allen treffen, zum leidigen Thema FlauschCon, gibt es da eigentlich schon irgendwo einen neuen Zwischenstand? Nö, also es gibt den Zwischenstand, dass wir mit unserer Rechtsabteilung gesprochen haben und dass die da dran ist und dass Steffi halt endlos viele Telefonate geführt hat mit diesen armen Lieferanten, die da mehr oder weniger verprellt worden sind. Und also es läuft und wir tun unser Bestes und wir gehen davon aus, dass wir von diesen Kosten nichts tragen müssen. Und das ist halt auch noch was so, das ist halt jetzt so ein laufender toter Hund, den wir jetzt hinter uns herschleifen und ein Problem, das wir lösen müssen. Gut, aber das heißt, bis zum Wochenende wird das nicht geklärt sein, beziehungsweise keine klare Stellungnahme, wer jetzt Veranstalter dieser Veranstaltung tatsächlich war. Also wir haben ja schon eine Stellungnahme abgegeben und wir haben ja auch darin geschrieben, was da ungefähr passiert ist. Und das ist auch sogar eine relativ detaillierte Stellungnahme dazu. Wir werden, da es ein laufendes Verfahren ist, keine Namen nennen, auch wenn jetzt durch das ein oder andere Newsforum schon einer geistert. Wir machen da kein Fingerpointing. Die Leute, die dafür verantwortlich sind, die wissen das, die sind angesprochen worden und die müssen sich damit auseinandersetzen. Und ansonsten versuchen wir natürlich, oder was heißt versuchen, wir wenden so viel Schaden vom Landesverband ab wie möglich und wir werden natürlich mit unserer Haftpflichtversicherung beispielsweise diesen kaputten Teppichboden bezahlen. Das deckt das natürlich auch ab, aber Sachen, wo wir Christi, sagen... Christi, du erzählst schon wieder viel zu viel Details, ganz ehrlich, muss ich dir sagen. Okay, gut. Also, ne, das ist halt einfach so, wie es ist und dazu haben wir eine Stellungnahme gegeben. Aber Korax, du kommst wohl von Dortmund, oder? Ich hab nichts mit Dortmund am Hut. Ich bin ich hobbymäßig so ein bisschen mit Jura und so. Und was Chrissy gerade sagte, das geht schon wieder viel zu weit. Sie geht wieder viel zu weit in rechtliche Details, wo man lieber den Bubble halten sollte. Das war nur ein freundlicher Hinweis. Ja, danke. Ich habe eine Frage, weil ihr wurde gerade gesagt, es gibt keine Rednerliste, ich könnte die jetzt stellen. Die sollte eigentlich an den Gesamtvorstand gehen, aber wenn jetzt mal Vorstandsmitglied so eine schöne Sprechstunde hat, Umlaufbeschlüsse. Ich kenne jetzt eure GO nicht genau, es fiel mir gerade nur ein, weil in Sachsen gab es da gerade Probleme mit. Wie wird das gehandhabt? Weil die Sachsen haben sich drüber gestritten, Umlaufbeschluss wird eingestellt. Jeder Vorstand kann das lesen, liest dann die Mail und macht Eckchen dabei, ne? Also dafür oder dagegen. Irgendwann kommt eine Mehrheit zustande und damit ist das Ding angenommen. Die Sachsen hatten deshalb Ärger und die haben sich jetzt darauf geeinigt, dass das Ding mindestens, ich glaube, einen Tag drinstehen muss, weil jemand, auch wenn das Ding schon, ihr seid jetzt glaube ich 8, ne? Sagen wir mal, mit 4 oder 5 Leuten angenommen ist, rein theoretisch, könnte jetzt der 6., 7., 8. noch kommen mit wirklich kritischen Anmerkungen. Und dann sagen, ja, ich habe das Scheißding doch überhaupt nicht gelesen und ich habe doch jetzt hier eine ganz wichtige Anmerkung und jetzt ist das Ding aber schon beschlossen. Das hätte ich gerne in der GO oder so geklärt, also wie ihr damit umgeht oder dass ihr euch zumindest einen Kopf drum macht, ne? Also dass ihr darüber nachdenkt, weil es wird auch immer ganz viel und gerne und leicht per Umlaufbeschluss gemacht und ich halte das nicht für gut. Also ich glaube, wir haben das in unserer GO noch nicht verankert. Bisher ist es aber auch so, dass Also nicht viele Umlaufbeschlüsse, außer es ist halt was, was das VKV-Budget betrifft, gehen schnell durch. Also bei VKV-Budgets haben wir ja diese Anleitung, dass sobald es irgendwas ist, was wichtig ist. Aus. Genau. Und ansonsten, also die Claudia die hat ja beispielsweise... ist ja auch hauptsächlich Steffi, wo er entscheidet. Ja. Nee, aber, also wir machen das eigentlich schon im immer gemeinsam. Im Protokoll, Chrissy, sehe ich dann aber ganz häufig, ne, wird in Claudia übernimmt das ins Vorstandsprotokoll, die Umlaufbeschlüsse, und dort steht dann ganz schon häufig. Wurde an, und da stehen dann teilweise aber nur vier Namen drin, und damit ist das Ding halt genommen. Aber ich hätte es zwei Sachen: einmal hätte ich lieber, dass ihr euch Gedanken drüber macht im Vorstand, wie ihr damit umgeht, jeder zumindest mal gesehen hat, und zweitens, da kann Claudia nichts für, dass dann auch tatsächlich wirklich drin steht, nicht nur. Die Mitglieder, die dafür gestimmt haben, womit das Ding dann angenommen ist, und dann stehen keine weiteren drunter, sondern wer hat das Ding nicht gesehen, warum auch immer, oder fällt sich neutral, wie auch immer, wer hat dagegen gestimmt. Ich finde es nicht so schön, und darüber solltet ihr euch mal einen Kopf machen, dass im Protokoll steht, stehen jetzt genug Namen drunter, damit ist das Ding angenommen. Kann ich jetzt so nicht stehen lassen, muss ich unseren Vorstand ein bisschen in Schutz nehmen. Also das Prozedere ist so, zwischen den Sitzungen, wenn zum Beispiel irgendwas zügig beschlossen werden muss oder sonstiges, da gibt es im Tracker eine Queue Umlaufbeschlüsse, da werden die Sachen reingestellt, da habe ich auch Zugriff drauf, und der Vorstand kriegt in regelmäßigen Abständen von mir alle offenen Umlaufbeschlüsse zugeschickt, das heißt, die sieht auch jeder. Und nein, jetzt, Claudia, das weißt du doch nicht. Du stellst es rein. Ich bestreite ja gar nicht, dass das nicht jeder sehen kann. Ist mir klar. Aber weißt du wirklich, was jeder gesehen hat, bevor der Antrag im Umlauf beschlossen wurde, weil er die Mindeststimmen hat? Das siehst du nicht. Es hat zumindest jeder auf dem Schreibtisch liegen. Gut, wenn jetzt eine Akte, in Anführungsstrichen, also sprich eine Mail, gelöscht wird, ohne dass aufgemacht wird. Ja, wenn er im Urlaub gegangen ist, wenn er keine Zeit hat, wenn er das Ding verschludert hat, du kannst nicht garantieren, dass das wirklich jeder gesehen hat. Du kannst garantieren, das glaube ich dir auch, und so soll es ja auch sein, dass das jeder, dass jeder die Möglichkeit hatte, das zu sehen. Aber du kannst nicht garantieren, dass das wirklich jeder gesehen hat und wissentlich zur Kenntnis genommen hat. Deshalb bitte ich darum, dass dort auch die Enthaltung neutral stellen und auch Ablehnung explizit festgehalten werden. Weil wenn einer so, nein sagt oder ich enthalte mich, dann weißt du natürlich, er hat sich namentlich genannt und er hat das Ding gesehen. Vorher Korax, weißt du das nicht. Korax, wenn jemand sich enthält oder dagegen stimmt, dann wird es auch entsprechend mit veröffentlicht. Ja, aber im Protokoll, ich will dich doch jetzt gar nicht, Claudia, anpimmeln. Nein, du, ich verstehe das auch nicht so, um Gottes Willen. Ich will nur sicher sein, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Aber im Protokoll regelmäßig sehe ich, dass Dinger mit vier Stimmen angenommen sind und es stehen aber keine Nein-Stimmen dabei. Ja? Und dann weiß ich als Protokolllesender, als Unbedarfter, weiß ich nicht, hat das wirklich jetzt, haben das wirklich die restlichen Vorstandsmitglieder gesehen, damit Nein gestimmt oder was? Und das fehlt also, dieses Prozedere fehlt. Und weil es dann, wie gesagt, in Sachsen deshalb in einem Fall Ärger gab, haben die das jetzt in ihrer Geschäftsordnung speziell geregelt. Und ich glaube, so ein Regelungsfall fehlt in NRW noch. Und, darum möchte ich bitten, dass der eingeführt wird und dass im Protokoll regelmäßig dann auch veröffentlicht wird, wer dafür, wer dagegen war und wer sich enthalten hat und wer da nicht auftaucht. Da muss ich dann ausgehen, er hat das Ding gar nicht gesehen. Er hat zumindest also ich glaub, da kann nicht ich mit. Dich beruhigen. Bei den aktuellen Umlaufbeschlüssen stehen nur dafür drin. Ich weiß es aber von anderen Umlaufbeschlüssen, weil ich mir die Seite eigentlich regelmäßig angucke, dass da auch oft genug drin steht, wer dagegen oder wer sich enthalten hat. Das heißt, du brauchst mich nicht zu beruhigen. Ich lese die Protokolle und ich lese die Beschlüsse und ich sehe das. Ich weiß, dass manchmal auch Gegenstimmen drin sind, aber du brauchst mich nicht zu beruhigen. Das ist nicht regelmäßig der Fall. Gut, ja gut, dass du die Protokolle liest, weiß ich. Ich wollte einfach nur damit sagen, wenn Gegenstimmen oder Enthaltungen sind, werden die natürlich auch mit veröffentlicht. Also nicht, dass das so rüberkommt nach dem Motto, es werden nur die Zustimmungen veröffentlicht. Nein, wenn jemand explizit dagegen stimmt, dann wird das auch veröffentlicht. Aber es werden Anträge im Protokoll veröffentlicht mit angenommen, mit den entsprechenden Ja-Stimmen, also die über das Quorum reichen, aber teilweise tauchen dort Enthaltungen und Nein-Stimmen nicht auf. Wenn einer Nein, explizit Nein gesagt hat, taucht er natürlich auf. Aber man weiß dann trotzdem nicht, hat jetzt einer wirklich mit Nein gestimmt oder hat das Ding einfach nicht gesehen. Da sollte man dann einfach drüber ja nachdenken. Theoretisch ein Dafür, Dagegen, Enthaltung und nicht gesehen machen. Oder zur Kenntnis ihr genommen. Ihr solltet euch da Gedanken drüber machen. Das war jetzt nur eine Anregung von mir. Wie ihr das intern regelt, ist, Chrissy, ist euch überlassen. Das kann ich euch ja nicht vorschreiben. Aber wäre schön, so eine klare Regelung zu haben. Ich würde das ja für sinnvoll ansehen, wenn es noch an der Entscheidung was ändern würde, aber alles andere weiß ich nicht, Korax, das ist... Deshalb ist es ja ein Umlaufbeschluss, dass der, bei Sachsen ging es darum, dass ein Beschluss innerhalb weniger Stunden die nötige Ja-Zahl hatte von Leuten, damit war der angenommen, wurde auch so veröffentlicht. Während andere Vorstandsmitglieder, weil die gerade krank waren, im Urlaub, verhindert oder weiß der Geier was, überhaupt keine Möglichkeit hatten, sich vorher dazu zu äußern. Also selbst Umlaufbeschlüsse kann man ja mit einem Mindestzeitfrist versehen. Ja? Und dass jedes Vorstandsmitglied hat, da drauf zu können und zu sagen, ich habe da aber jetzt ein Problem gesehen. Passt mal auf, Jungs, hier Leute, Mitglieder. Frauen, wir haben jetzt die Genderwochen. Ich kriege das nicht so hin. Hier gibt es einen wichtigen Punkt. Ihr habt da zwar schon mit Ja gestimmt, aber ihr habt hier vielleicht diesen und diesen Punkt nicht überdacht. Und hallo. Ja, und wenn das einfach, du hast einen Vorstand von 7 Mitgliedern und der braucht 4 Stimmen und die ersten 4 haken ab. Und eins ist im Urlaub und 2 haben vielleicht noch kritische Meinungen dazu und kriegen das Ding aber erst später, dann ist das Ding durch. Darum geht's. Das sollte man regeln. Ja, aber mir erschließt sich immer noch nicht, wenn 4 abgehakt haben und 2 im Urlaub und 1 im Urlaub ist und 2 und 3. Ja, gut, okay. Aber was ändert es dann noch, ob der eine kritische Meinung hat oder in China fällt ein Kreis? Es ist nicht veröffentlicht und man kann das Ding mit einer Sperrfrist belegen, dass das Ding zum Beispiel mindestens 24 Stunden drin sein muss. Und dann kann einer, der vielleicht mehr Ahnung hat und das Problem sieht, nach 23 Stunden noch sagen, hier ist Scheiße passiert, da steht ganz was Böses drin, liebe Vorstandskollegen, überlegt euch eure Meinung noch. Und dann haben die Chance, ihre Meinung zu überdenken. Ach, das kann dann gekippt werden, habe ich das richtig verstanden? Ja, darum geht's. Ja, aber es steht ja in der Geschäftsordnung extra drin, die Frist muss mit Datum und Uhrzeit benannt werden und soll nicht länger als 48 Stunden dauern. So, dann würde es deiner Meinung nach reichen, wenn man da reinschreibt, muss mindestens 24 Stunden betragen. Soll. Soll 24 oder soll 48? Soll steht da drin, das heißt, das hat eine Bedeutung. Ja, soll nicht länger als 48. Hat keine Bedeutung. Bedeutung. Soll nicht länger als 48. Hat keine rechtliche Bedeutung. Hey, weil er die Announce hier reinkommt. Soll nicht länger als 48. Das heißt, die müssen ja... Du verstehst es immer noch nicht. Soll hat keine rechtliche Bedeutung. Ja, quark, du immer dazwischen. Lass ihn nochmal ausreden. Soll nicht länger als 48 Stunden. Begrenzt doch hiermit, dass ein Antrag nicht länger dauern darf. Dir geht es doch, wenn ich das richtig verstanden habe, darum. Nein, du hast es darum, dass ein nicht richtig Antrag verstanden. Soll ist keine Muss-Bestimmung. Soll ist eine Soll-Bestimmung und das keine rechtliche Bedeutung. Das kann ja richtig Bedeutung sein, aber Hinsicht. Soll ist ein, das wünsche ich mir. Aber die ganze Zeit, ich will eine Muss-Bestimmung haben. Und im Moment steht da eine Sollbestimmung drin. Und eine Sollbestimmung hat keine rechtliche Bedeutung. Dann mach doch einfach einen Antrag fertig und reicht den an den Vorstand an. Ich habe gerade gesagt, Chrissy, ich habe jetzt hier mal eine Frage und ich habe eine Anregung und Tritratulla da, es gehört eigentlich mehr in die Vorstandssitzung, aber wo ich die jetzt schon mal habe, denk doch mal drüber nach und mach und tu doch bitte. Mehr habe ich, damit fing das doch überhaupt erst an. Und jetzt kommen so Pappnasen wie du an und wollen mir erzählen, ich muss da jetzt unbedingt einen offiziellen Antrag an den Vorstand schreiben. War doch gar nicht meine Absicht. Nee, das ist erstens nicht eine Nase und zweitens musst du das gar nicht, aber es wäre so, wir machen einen Antrag an den Vorstand. Beschreib das, erklär das, damit das auch alle verstehen. Warum kann ich denn nicht hier mit Chrissy einfach drüber sprechen in ihrer Sprechstunde? Ja, klar kannst du das, aber du dann Fragen und so weiter und Claudia auch schon mal dabei ist ja und überhaupt den Vorstand ansprechen. Und dann also ich sag da jetzt mal was zu. Also ich finde das total unterhaltsam, deswegen habe ich die ganze Zeit nichts gesagt und ja, also ich verstehe, was du sagst und ich kann das nachvollziehen und ich habe das jetzt so aufgenommen in meinen wundervollen Texteditor, der mir immer dabei hilft, während der Vorstandssitzung irgendwelche Anmerkungen am Ende im Sonstigen einzufügen. Oder vielleicht kann die Claudia sich das auch, wenn sie möchte, aufschreiben und das dann das irgendwo... Das hat die Claudia schon. Ach Claudia, du bist so ein Herz. Ja, dann können wir das doch einfach mal ansprechen, wenn die nächste Vorstandssitzung ist. Und ich kann auf jeden Fall verstehen, was du sagst und denke, dass das eine Sache ist, die ist ja jetzt nicht so fürchterlich aufwendig. Korax, ich packe das am Mittwoch mit, also für Mittwoch mit unter Sonstiges. Einfach nur Anregungen für die GO, wenn du es irgendwie einrichten könntest, dass du da wärst, weil deine kompletten Ausführungen habe ich jetzt nicht mitgeschrieben. Oder es schickt mir einer einen Link zu dem Pad, dann packe ich das so mit in die TO rein und dann könnt ihr euch da Mittwoch nochmal drüber unterhalten. Ja, danke schön. Ich werde versuchen, da zu sein. Aber mir ging es darum, auch wegen der Sprechstunde, dass die Vorstände vielleicht, die werden, ich denke, die einige werden mit anderen kommunizieren, an Vorstandssitzungen auch nebenher. Und ich wollte jetzt auch nicht in der Vorstandssitzung in der kommenden, selbst unter dem Punkt Sonntiges, wollte ich jetzt nicht eine halbe Stunde diskutieren, sondern es war nur eine Anregung und an Chrissy, mach das doch mal an deine Kollegen ran, dass die sich vorher schon mal einen Kopf machen könnten und so weiter. Wir können das gerne unter Sonstiges, aber man kann sich ja nebenher auch schon mal Gedanken untereinander austauschen. Ja, also ich glaube, ohne dass das in einer offiziellen Sitzung stattfindet. Auch wenn einige Piraten dann jetzt auch wieder rumschreien würden. Also es ist halt so, ich mache das lieber so, dass wir wissen, es ist in der offiziellen Vorstandssitzung, weil man stelle sich jetzt mal vor, ich bekomme Mittwochabend Brechdurchfall und bin dann nicht in der Vorstandssitzung. Und dann ich es mir nur aufgeschrieben. Also ich setze da lieber auf das Pferd der Acht als auf mich selber, weil ich halt weiß, es kann mir irgendwas passieren und dann ist das schon wieder untergegangen. Und das ist halt einfach besser. Aber dann sprechen wir halt einfach in der Vorstandssitzung einmal kurz darüber. Dann können Sie sich ja immer noch einen Gedanken darüber machen und dann stimmen wir das erst eine Woche später ab, ob wir das auch ohne GO erstmal so machen oder nicht. Aber das ist ja halt einfach was, das würde ich dann in der Vorstandssitzung gerne anregen, damit niemand das sagen kann, er hat es nicht gewusst. Chrissy, das führt mich jetzt zu einer anderen Frage. Ihr macht eigentlich normalerweise 14-täglich als relativ großer Landesverband. Kleinere Landesverbände machen die Vorstandssitzung wöchentlich. Ja. Ich fände wöchentlich schöner. Kriegt ihr das nicht hat? Hin? Oder warum? Wieso? Weshalb? Also wir haben ja so viele Umlaufbeschlüsse beispielsweise, die an uns herangetragen werden. Und die besprechen wir ja dann dort und sonstige Anliegen. Und bisher ist es so, dass wir immer so gegen, wenn wir jetzt noch einen nicht öffentlichen Teil dazu hatten, dann waren wir so gegen 1 Uhr um den Dreh immer fertig und haben uns gesagt, das ist für uns jetzt okay. Also wir haben alles, was wir wissen mussten, irgendwie so durchbekommen. Was wir halt jetzt nicht so häufig hatten, war, ich weiß nicht, wie es in anderen Landesverbänden ist, weil ich höre denen so selten zu, aber sowas wie eine Sprechstunde oder sowas wie ich halt jetzt heute Abend mache, das kenne ich jetzt halt aus den anderen nicht, weil ich denen nicht zuhöre, aber ich habe eben auch gemerkt, dass da der Gesprächsbedarf immer relativ, oder dass es halt sehr kurz ist und dass man Sachen auch außer der Reihe besprechen sollte. Deswegen habe ich das jetzt mal angeleiert. Und ich denke, sobald wir mehr zu besprechen haben, beispielsweise im Bundestagswahlkampf, wo dann auch mehr Beschlüsse durchzubringen sind, da wird es dann wahrscheinlich so sein, dass sich das erhöhen wird. Wir haben jetzt aber erstmal diesen 2-Wochen-Takt genommen und wenn wir merken, wir kommen damit nicht aus, dann werden wir das wohl erhöhen müssen. Du hast dir gerade selber widersprochen irgendwie oder meine Argumentation vor den Umlaufbeschlüssen, also dass ihr so viel im Umlauf machen könnte. Ja, das erhöht dann wieder die Wichtigkeit der Umlaufbeschlüsse. Das mit der Öffentlichkeitsarbeit, viele gehen in die Vorstandssitzungen und ihr würdet euch nur eine Empfehlung einen Gefallen machen, ihr würdet das wöchentlich machen, dann könnt ihr euer Zeugs relativ abarbeiten, weil es dann natürlich nur hälftig ist. Und hättet dann viel mehr Zeit, Sonstiges und Fragen zu beantworten. Du bist total abgehackt gewesen. Ich konnte das gar nicht verstehen. Okay, verstehst du mich jetzt? Ja, also immer am Anfang verstehe ich dich und dann hackst du so ab. Aber versuch's nochmal den letzten Teil. Jetzt weiß ich ja nicht, was du unter letzten Teil verstehst. Also, du hast gerade gesagt, ihr macht viel im Umlauf. Und genau da auf dieses Problem habe ich ja vorhin angesprochen. Müssen wir jetzt nicht weiter erörtern. Ich grüße, ihr macht eine wöchentliche Sitzung. Seid dort mit dem normalen Teil dann schneller durch, weil ja nur noch die Hälfte anfällt. Und habt dann viel mehr Zeit für Sonstiges und auch Fragen zu beantworten und an die Mitglieder, die dann auch vor Ort sein werden. Kann ich gerne anregen. Also ich weiß halt auch, dass bei einigen das Problem war, dass sie sagten, sie haben nicht so viel Zeit, das dann wirklich jede Woche im Moment zu machen, weil viel Arbeit da war. Das hängt natürlich auch immer davon ab. Manche von uns arbeiten eben auch bis abends relativ spät und kommen dann schon mal nicht zu Vorstandssitzungen. Und zumindest die, ich glaube, letzten 2 Monate war das irgendwie so, dass das halt der Grund war, weswegen wir nicht so häufig oder nicht jede Woche das gemacht haben. Aber ich denke auch, dass es demnächst schon notwendig ist, dass wir das öfter machen. Also ich glaube, dass das bald passieren wird auch. So, Chrissy, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle. War klasse, dass du das gemacht hast. Ich denke, sollte man wiederholen, ist eine super Geschichte. Da kann man auch mal ein paar Sachen loswerden, die sonst nicht so, naja, auf der Tagesordnung stehen. Und ansonsten zu eurer Vorstandsarbeit kann ich nur als Außenstehender sagen, ihr müsst selber wissen, was er macht. Und ich denke, das ist dann schon okay, oder? Allen gute Nacht, war ein super Abend, bis später, ne? Tschüss Jürgen, danke, dass du da warst. Tschüss Jürgen. Ich glaube, ich bin gerade im falschen Film, aber egal. Ich schicke nochmal ein Video rein in den Chat zum BPT. Ganz nett gemacht. Dann habe ich noch eine privat halboffizielle Frage an dich, Chrissy. Oh, mach schnell den Rekorder aus. Nein, Quatsch, was denn? Und zwar bei der letzten AK Kommunalpolitik kam die Frage auf bezüglich Presseworkshops. Dann hat die AGÖA gesagt, da der Lukas ja nicht mehr zur Verfügung steht, du würdest das jetzt machen. Ist das so gesehen korrekt? Also, es gibt demnächst in Kerpen oder Kempen, oh Gott, jetzt verwechsel ich das miteinander, gibt es einen Workshop, der sich mit dem Thema Pressearbeit beschäftigt am 1. Dezember und die schreiben da auch demnächst irgendwas zu und da werde ich dann auch nochmal einen zum Thema lokale Pressearbeit halten. Das ist das, was ich so weiß. Ja, aber stehst du auch für den Rest des Landes zur Verfügung? Also ich habe darum gebeten, dass man das mal aufzeichnet, damit ich nicht überall rumfahren muss. Aber es ist schon klar, dass wir irgendwie demnächst mal ein Konzept entwickeln müssen, wie wir das mit der lokalen Pressearbeit machen. Und dann werden wir mal schauen. Vielleicht halte ich das ja einmal vor 5 Leuten, die dann wiederum jeweils das vor anderen Leuten halten. Also irgendwas müssen wir uns da schon einfallen lassen. Oder Verfügung stehen dafür. Oder was? Entschuldigung. Ich habe gesagt, du würdest immer noch dafür zur Verfügung stehen. Wir müssen nur halt ein Konzept entwerfen, wie wir das realisieren. Ladet mich ein, wenn er sagt, ihr macht was, dann gucke ich in meinen Terminplaner und wenn es passt, dann komme ich und dann halte ich meinen Vortrag. Und am das ist mein Angebot. Tief. Ich glaube, es liegt an mir. Also ich habe das jetzt wieder nicht verstanden. Ich habe gesagt, und am 1. Und am 1. bist du definitiv in Kerpen. Ja, genau. Kerpen ist das, glaube ich. Ja, ja. Vortrag Kerpen. Ja, genau. Da bin ich dann abends. Den letzten Vortrag des Tages habe ich, glaube ich. Das Schumidorf. Nein. Kerpen bei Köln. Ja, kommt doch der Schumi her, oder nicht? Nein, das ist das andere Kerpen. Es gibt ein namensgleiches. Ja, ja. Okay. Ein anderes Kerpen als das Kerpen bei Köln aus dem Schumi. Mal Frank, ey, du bist manchmal so sowas von... Ach, scheiße, ey. Soll ich jetzt als besprochenen Top in die Shownotes reinschreiben, Kerpen und Kerpen? Ja, schreib da rein einfach der Kerpen-Dialog. Aber das war ja jetzt eigentlich keine halb private Frage, oder? Doch, weil du musstest ja sagen, wie viel Zeit du investierst. Der Frank stellt keine privaten Fragen. Der Frank stellt immer Fragen mit Hintergrund. Er hat immer was vor. Oh oh. Oh. Hat noch irgendjemand Fragen? Ich habe eine Anmerkung noch zu gerade. Bei allem Respekt, Chrissy, weißt du, aber für ein Vorstandsamt sich bewerben, gewählt werden lassen und so weiter und dann zu sagen, man könnte nicht einmal die Woche in eine Vorstandssitzung kommen. Ich weiß, dass das mit der Terminfindung scheiße ist. Das weiß ich. Aber dann zu sagen, drei Stunden Vorstandssitzung, das wäre zu viel. Dann sollte man sich das vorher überlegen. Also das Argument, ich verstehe das, aber ich finde es halt nicht in Ordnung. Anmerkung, ist das jetzt keine Frage oder sonst was? Ja, ja, Case das call, verstehe ich close. Schon. Also das liegt auch nicht unbedingt an mir. Ja, möchte sonst noch jemand etwas fragen, sagen, anmerken? Wirst du das wiederholen, das Angebot des heutigen Abends und wann, in welchem Rhythmus? Ich möchte das an jedem 19. im Monat machen um 20 Uhr hier. Danke. Ich hielt das für eine gute Idee, weil ich glaube, jeden Monat wird irgendwas passieren, wo man dann drüber sprechen will. Das halte ich auch für eine gute Idee. Weil immer montags wäre nämlich doof, weil auch der Bubern montags Sprechstunde hat. Deswegen ist der 19. ein schöner Termin. Also ich würde auch gerne schauen, dass beim nächsten 19. dann, also eigentlich sollte heute ja der Daniel Düngel mit dabei sein von den 20 Abgeordneten, damit ihr dem auch mal Fragen stellen könnt. Aber leider muss ich ihn entschuldigen. Der hat heute Abend eine Veranstaltung, die etwas länger ging, die er nicht auf dem Schirm hatte. Und ich würde mich bemühen, das nächste Mal die Steffi mit dabei zu haben, damit Sachen, die Schatzmeisterei betreffen, direkt an sie gestellt werden können. Und ich da nicht so wie der Ochs vorm Berg stehe. Und ja, also das soll dann eben ausbaufähig sein. Und es kann natürlich auch mal sein, dass ich eben nicht jeden 19. kann, sondern da auch mal was habe. Und dann würde ich gerne jemand anders haben, der das mit euch macht. Aber ich finde das wichtig, weil das eben was ist, was mir aufgefallen ist, dass dieser Redebedarf größer ist, als es der Raum dafür da ist, dass man miteinander spricht. Und darum würde ich das gerne auch so weiterführen. Finde ich auf jeden Fall super, Christi, dass du das gemacht hast und dass du das jeden Monat machen willst. Echt gut ab. Danke sehr, kein Problem. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich einfach sagen, das ist eine offene Sprecht weiter mit euch gegenseitig Stunde und dann werde ich mich so langsam auch verabschieden. Ansonsten haltet mich fest und fragt mich noch irgendwas. Tja, dann mache ich noch ein bisschen Werbung. Also ich nehme ja hier gerade fürs Krähennest auf und wenn es mal eine Sitzung gibt, wo niemand vom Krähennest dabei ist, dürft ihr das gerne trotzdem aufnehmen und euch dann zum Beispiel bei der Mailingliste melden, krähennest@lists.piratenpartei-nrw.de und da wird sich dann bestimmt jemand finden, der das veröffentlicht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.